Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 321. Mein Name ist René, außerdem mit dabei in diesem Internet der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Genau, wo wir nicht wissen, ob die Leitung so richtig hält, weil irgendwie auf der einen Seite parallele Spiele und auf der anderen Seite parallel. Hi. Auf der anderen Seite parallel das Spiel. Und dann begrüßen wir jetzt auch direkt pünktlich mit reingekommen den Herrn Dr. Marfman. Gute, hi. Direkt mit, das Auto schnell direkt vor der, ja, vor meiner Haustür mehr oder weniger geparkt. Gar nicht Auto mal so steht geparkt. Eigentlich mit in der Wohnung, gib's zu, Marvin. Ich hab jetzt so Bilder im Kopf, wie du mit dem Smart so Handbremse angezogen im Drift rückwärts in die Parklücke und wie, welcher Film war das? Red, glaube ich, wo Bruce Willis so im Drift quasi aus dem Auto aussteigt. So ein Bild habe ich jetzt gerade vor Augen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der ganzen Sache gefährlich ähnlich oder nahe kam, aber gut. Aber absprechen wir willst du es auch nicht, so. Schon klar. Aber total widersprechen willst du dem natürlich auch. Nee, weil das Problem ist halt, es steht schon ein bisschen ungünstig. Also es könnte besser sein. Aber hey, wir wollen uns nicht beschweren. Ich bin hier. Autos ganz, keine Menschen wurden verletzt. Und, das ist immer genau. Gut. Also wir halten fest, für diese Aufnahmen kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Bis jetzt. Bis jetzt. Genau. Gestern war der Plan noch, dass wir heute alle hier zusammen aufnehmen und alles tutti ist und dann begann dieser Tag und es wurde von Minute zu Minute schlechter. Der Basti ist nicht dabei, weil dem haben sie heute Morgen das Internet abgedreht. Ob aus Sicherheitsgründen oder was auch immer der Grund dahinter ist, wissen wir nicht genau. Aber jedenfalls sitzt er fluchend in der Bude, weil er kann weder das Spiel gucken noch in dieser Aufnahme teilnehmen. Es ist die Hölle und Frau Alex meldete sich vorhin mit Fieber ab, die liegt zu Hause im Bett. Und pünktlich zur Aufnahme gerade eben meinte noch, unsere Internetseite hier den Geist aufgeben zu müssen. Von daher, der Livestream funktioniert, wann und wie die Folge veröffentlicht wird. Wenn ihr das hier hört, morgen oder übermorgen, dann haben wir es geschafft. Wenn ihr es nicht hört, dann wisst ihr wahrscheinlich am Ende des Tages auch nichts. Also Live-Strömung geht gar nicht. Doch, die Live-Strömung geht, aber nicht über die Seite, sondern über den direkten Link. Twitter und gut. Chat hat alles parat. Dann verbreite ich den doch gerade mal. Den hast du ja eben schon geteilt. Yes. Sehr gut. Wir sprechen hier live während eines laufenden Fußballspiels, weil es ist englische Woche. Und englische Woche bringt was mit sich, außer Mittwochsspielen? Fanproteste, genau. Habt ihr gut erkannt. Danke, dass du das schnell aufgelöst hast. Ich wusste schon wieder gar nicht, was du willst. Okay. Ja. So geht mir das manchmal auch, da weiß ich auch nicht, was ich will. Das Spiel war irgendwie hart umkämpft am Anfang und begleitet von 20 Minuten trillerndem Gepfeife. Es ist nervig, aber nachvollziehbar. Spielerisch fand ich die erste Hälfte auch zumindest am Anfang mindestens genauso nervig, weil Gladbach wesentlich besser ins Spiel gekommen ist, aber wir haben es letzte Woche gefordert oder vorletzte Woche gefordert, Kevin Trapp muss endlich Leistung bringen und da waren jetzt so ein paar Dinger dabei, wo ich sag, das war gut. Ja, Gott, jetzt war diese scheiß Werbung hier, ich versuche jetzt, sollte mir leid, aber Alter, 34 Sekunden Werbung noch. Ja, dann machst du wenigstens leiser, sonst kriegst du hier noch. Nein, bitte nicht, ich kann ja nicht ausmachen. Alter Verwalter, ich halte es jetzt irgendwie an meinen Oh Gott, man hört die leg dich drauf, Dennis, leg dich drauf. Marvin, ich komme durcheinander. Ja, super. Der Marvin legt sich jetzt auf Sky drauf und der Dennis sagt was zum Spiel. Ich habe extra Sky jetzt hier mit LTE angemacht, weil die Verbindung jetzt so, ne, und dann hier Live-Strömung wird ja niemals funktionieren. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt klappt, aber Dennis, fang mal mit dem Spiel an. Wir drücken mal die Daumen. Nee, Spiel bisher, René hat es eigentlich sehr gut schon zusammengefasst. Trapp, zwei, drei gute Situationen. Bei der einen Situation muss man natürlich sagen, gute Reflexe. Der Ball ging ja dann nochmal zurück ins Feld, zum Glück dann nicht ins Tor. Muss man wirklich sagen, ordentlich. Wer mir auch heute sehr gut gefällt, ist, wo man merkt, er kommt wieder an alte Leistungsstärken zurück, ist Abraham. Der hat ein sehr starkes Spiel bis jetzt gemacht. Auch ein Hasebe bringt einfach diesem ganzen Gerüst eine gewisse Sicherheit mit. Und ja, vorne könnte noch ein bisschen mehr gehen. Müller und Kostic beide noch nicht so richtig im Spiel, meiner Meinung nach. Also waren ein paar Bälle dabei, Das war ein bisschen zu schnell für beide und ja. Da merkst du einfach, da geht noch viel mehr. Also da hatte ich deine Meinung, René? Auch so ein bisschen das Gefühl, dass man im Spielaufbau irgendwie so ein bisschen sehr hektisch ist und versucht irgendwie zu viel auf einmal. Mhm. Dadurch natürlich dann so ein bisschen sich dann verrennt und irgendwie die ungenauen Pässe spielt. Und grundlegend, was ich mich halt auch generell gefragt habe, ist, nachdem wir ja in den letzten Spielen gesehen haben, dass eine zweite Spitze uns durchaus gut tut, warum spielen wir denn jetzt wieder nur mit dem Haller da vorne? Das verstehe ich auch nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich finde, in den letzten Spielen oder gerade beim letzten hast du ja schon gemerkt, Jovic und Haller können zusammen echt gut funktionieren. Ne? Ja. Und ich weiß, natürlich müssen wir jetzt, wollen wir vielleicht ein bisschen defensiver gegen eine Mannschaft spielen, die aber ehrlich gesagt jetzt auch eigentlich mal ein bisschen entmystifiziert werden könnte. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt die ganze Zeit so große Angst vor Mönchengladbach haben sollten. Natürlich ist es eine gefährliche Mannschaft. Aber da ist immer noch der Hacking als Trainer, ja. Das heißt für mich, das ist eine Mannschaft. Ja, also die ist schon genauso auf dem Boden der Tatsachen, wie wir es sind. Und da jetzt hier irgendwie zu große Angst haben, finde ich auch problematisch, denn ich habe jetzt nur auszugsweise die erste Hälfte verfolgt. Aber was ich gesehen habe, er ist im luftleeren Raum, Haller, ja. Und das würde wahrscheinlich mit Jovic, wie es beim letzten Spiel, einfach besser funktionieren. Ja. Bin ich voll bei euch. Also auch der Müller, dadurch, dass er bis jetzt nicht die Leistung gebracht hat in der ersten Halbzeit, vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, Müller ist zu langsam. Ne? Der ist genau. zu langsam. Genau. Der ist, also ich weiß nicht, ich mag ihn ja, ich finde ihn ja geil, ist ein super sympathischer Typ und ich lasse auch persönlich nichts auf ihn kommen, obwohl ich ihn nicht kenne. Aber nur vom Gefühl her, ich bin ein geiler Typ, ich habe jetzt wieder ein Bild von ihm gesehen, als kleiner Dachs mit oben, ja. Also, oh Gott. Der hat schon dubiose Präsidenten der Eintracht kennengelernt, aber du merkst, da ist schon was da, aber das ist aktuell, fällt er im Tempo zu anderen ab, selbst zu seinem ehemaligen Teamkollegen Kostic. Hm. Ja, ja. Also ich fand die Variante, das war ja gegen Leipzig, wo Gacinovic auf letztes rechts Spiel gespielt gegen hat. Leipzig. Ich war gerade eben am Überlegen, ob es Leipzig oder Marseille war, aber wo dann eher auch so Gacinovic da außen gespielt hat, das fand ich eigentlich schon besser, also ansprechender für mich. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Na, ich muss auch sagen, wir haben ja auch noch theoretisch auf der Bank sitzen Rebic, oder? Ist er? Yes. Rebic sitzt auf der Bank, noch? Jovic sitzt auf der Bank. Im wir können noch nachschießen, ganz klar. Genau, im Vorbericht war ja auch die Aussage von Bruno Hübner oder wie der Kollege von Sky ihn am Wochenende nannte, Hugo Hübner. Stelle ich mir diese Figur von Kabel 1, wie hieß er damals? Der hieß Hugo, dieser komische Troll oder was das war. Ja. Ja. Online-Game. Ja, der dann irgendwie sagte, dass man quasi Rebic immer so Stück für Stück ihn an die 90 Minuten ranführen will, um ihn halt eben nicht wieder zu überfordern. Also der wird frühestens meiner Meinung nach irgendwie so 60, zwischen der 60. und 70. dann auch auflaufen. Ja, gute Sache. Bringt auch nochmal ordentlich Tempo mit rein. Rebic braucht natürlich die Dynamik, die er normalerweise nur, wenn er wirklich fit ist, hat. Und ich denke aber, der kann uns auf jeden Fall da sehr weiterhelfen. Die Frage ist natürlich dann, ich eher über links muss man dann schauen, was ist mit Kostic an der Stelle. Ja. Auf der rechten Seite würde ich auch für einen Jovic eigentlich oder beziehungsweise Jovic rein vorne, ja, also ein bisschen mehr in die Spitze mit, ein Gacinovic, der vielleicht dann die Seite mitmacht, ja. Würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Könnte man auch so überlegen, ne? Aber man hat ja auf jeden Fall schon gegen Leipzig gemerkt, dass er dem Spiel extrem gut tun kann. Als Rebic reinkam, gab es nochmal so ein bisschen neuen Wind und das ist natürlich etwas, das wissen wir alle. Ja. Das kann ein Knackpunkt sein. Was wir auch noch dazu sagen müssen, wenn wir schon so ein bisschen bei Aufstellung sind, Willems darf dann jetzt doch schon nach zwei Spielen wieder spielen und steht heute wieder im Kader. Damit bleibt uns dann auch die Variante mit einem Jovic als Links, mit einem Kostic als Linksverteidiger erspart. Das ist besser so. Zum Glück, ja. Besser so, wobei ich sagen muss, also das, was ich jetzt von Willems so gesehen habe, war der jetzt auch nicht so rock solid. Also da war... Nee, da hast du recht, aber es ist halt auch ein Spieltag mitten der Woche, ne? Das heißt, guck dir an, wie die anderen Mannschaften heftig getauscht haben, ne? Also ja. In den letzten, also jetzt gestern hast du ja auch deutlich gemerkt und auch hier haben wir ja auch, ich meine, wir haben Fernandes rausgelassen, Fernandes spielt, aber wir haben Leute rausgelassen wie De Guzman, der gutes Spiel genau. gemacht hat, ne? Ja, Toro ist da ja irgendwie verletzt, der scheint ja irgendwie so ein bisschen muskuläre Probleme oder irgendwas zu haben, genau, ich das richtig verstanden genau. habe. Genau, aber das heißt, wir haben schon wenig ausgewechselt im Vergleich zu den anderen Leuten. Gut, Gladbach ist jetzt auch nicht mit der zweiten Mannschaft angekommen, aber insofern finde ich es okay, dass Will im Sommer die Chance bekommt. Er ist jetzt durchaus unglücklich. Ich meine, wenn wir jetzt uns an Olympique Marseille erinnern, da hat es jetzt nicht so einen Nachteil gebracht, aber es war alles nicht so geil, ne? Ja. Ja, also ich finde es auch auf jeden Fall besser, als Fayette wieder links spielen zu lassen. Ja. Dementsprechend bin ich schon froh. Ja, sorgt für Schmerz. Das sorgt echt für Schmerz. Also sowohl Kostic als auch Fayette auf links. Nicht meine erste, nicht meine zweite und auch schon gar nicht meine dritte Wahl. Da kommt lange nichts irgendwie. Zweite Halbzeit fängt an. Dann sagt doch mal gerade noch, was ihr tippt, wie das Spiel ausgeht. Also, wie viele Spielminuten habt ihr jetzt? 45, genau, 14, 15, 16. Genau. Na super, dann seid ihr früher. Zwei Sekunden häng ich nach. Na super. Ich hab jetzt, ich bin Halbzeit. Weiter als ihr. Nee, ich bin weiter als ihr vorne. Ich habe jetzt schon 32, 33, 34. Ja, okay, bist ein Ticken vor. Ja, drei Sekunden. Okay, also mein Tipp, ja, naja, 1-1 für die Eintracht, wollte ich schon sagen. 1-1 für die Eintracht. Da war dein Tipp bei Fußball 2000 aber ein bisschen optimistischer, oder war das, nee, es war Hannover, ne? Na, Hannover habe ich 4-0 getippt. Okay. Ja, was ist los? Okay. Fucking Hannover, ey. Was geht ab? Gott. Also Dennis? Gegen Hannover, aber. Ich denke, wir gewinnen heute mal wieder mit einem dreckigen Tor 1-0. Ja, ich gehe beim 0-1 mit und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen. Ich habe einen Fünfer vorhin noch draufgesetzt. Na, dann Risiko. Muss es ja so sein. Ja, ist ja immerhin. Also, ja, so einen Fünfer muss man ja auch erstmal haben. Ist ein halber Kaffee bei Starbucks weniger die Woche. Kaffee bei Starbucks. Ich habe mir jetzt erstmal Chips geholt. Ich habe richtig Hunger. Ja. Und wer weiß, wie man sich gesund ernährt, der weiß natürlich auch, dass Chips sehr gut sind. Genau, sind ja Kartoffeln und Kartoffeln ist ja Gemüse und von daher ist das ja alles komplett richtig. Sind es denn wenigstens französische Chips, wenn wir jetzt schon über Marseille noch sprechen? Du lachst. Die sind, Patatine. Ja, das klingt französisch. Patatine. Französisch. Patatine, ja, ich glaube, sieht auf jeden Fall so aus, schmeckt nicht französisch, aber ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wie französische Chips schmecken. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, es sind französische Chips und du feierst damit den kurz vor Schluss erzeugten 2-1 Sieg gegen Marseille vor einer, wie ich finde, sehr surreal wirkenden Kulisse. Atmosphäre. Kulisse, danke, das war das Wort, das mir nicht einfiel. Ja, ja. Also ganz ehrlich, Fußballspiel, also das wirkte über 90 Minuten für mich eher wie so ein Trainingsspiel, ja, wenn genau. Du die Rufe von den Spielern so glasklar hören kannst und hören kannst, wie sich ein Hellmann auf der Tribüne aufregt. Also ganz ehrlich, das will ich nie wieder erleben. Das und das halt für die Europa League, wo jeder heiß ist. Guck mal, wie viele Frankfurter da heiß drauf waren auf dieses verdammte Spiel. Und dann kriegst du das durch so einen Mist genommen und siehst dann auch noch im Fernsehen, die Stimmung war ja eh tot. Geil war natürlich, dass im Endeffekt dann auch noch in dieser, ich weiß gar nicht, Hafenkneipe, wenn es jetzt mal da gefeiert wurde. Das war ja noch der schöne Ausklang. Fand ich geil, dass auch am Ende noch die Verantwortlichen sich dort haben blicken. Sehr cool. Sehr cool. Wer war es? Hellmann, Russ und Zimmermann? Zimmermann, glaube ich. Nicht, ja? Genau. Ja, genau. Also alle, die mit dem Fußball nichts zu tun haben. Marvin. On fire. Ja. Die zumindest nicht so viel Spielzeit hatten, sagen wir es so. Ja, gut, ich glaube, die Spielzeit von Hellmann ist schon ein bisschen länger rum, aber okay. Oh Gott, das müssen wir nicht sehen. Marvin hat angefangen, der ist schuld. Ja, fand ich prinzipiell, also erstmal, dass da doch so viele noch hingefahren sind, fand ich einen guten Move, waren ja unterm Strich, glaube ich, auch knapp irgendwie 1000 und dann da noch hingehen, also das ist echt gut. Ja. Auf jeden Fall. Das war gut. Und das Spiel war auch, also ich fand, wir haben Marseille eigentlich ganz gut aus dem Spiel genommen. Da Costa ja, hat mir wieder ganz schwierig. Gut gefallen. Ja, erste Halbzeit war schwierig, aber danach wurde es, fand ich, schon besser. Klar. Also die Eintracht hat sich die Sicherheit dann auch wieder ein Stück weit erspielt. Man muss aber trotzdem sagen, dass genau das ja ein Spiel war, wie ich jetzt auch schon bei Fußball 2000 Grüße erwähnt habe. Kevin Trapp hat sich da natürlich ausgezeichnet, hat für Sicherheit gesorgt. Und dann hast du vollkommen recht, ist im Laufe der zweiten Halbzeit natürlich auch ein bisschen die Sicherheit zurückgekommen, ja. Und dann hast du dich auch gar nicht mehr so verrückt gemacht, dass du mal zurückgelegen hast. Und dann machst du einen Ausgleich und dann läuft das ganz gut und dann geht es ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Ja, wenn wir gerade live aufs Spiel gucken, Eintracht läuft gerade so ein bisschen in einen Konter rein, nach einer Ecke, das ist wieder so typisch. Wir haben die Ecke und kriegen dann den Konter. Aber Hasebe klärt. Da muss man auch sagen, der hat sich in den letzten Spielen auch extrem wieder in die Mannschaft zurückgekämpft. Ja, auf jeden Fall. Ich muss nur sagen, ist gerade ein bisschen ätzend, dass du schon sagst, Hasebe klärt und in dem Augenblick läuft der Spieler eigentlich gerade erst bei mir über die Mittellinie. War noch nicht mal ansatzweise bei Hasebe. Dementsprechend, das wird hier auf jeden Fall heute noch witzig. Ich bin voll bei euch. Also Hasebe definitiv ein richtiger Stabilisator und gerade auch diese Tempodefizite, die er hat, macht er durch Stellungsspiel und einfach, merkt es ein schlauer Kopf, da ist einiges, macht das doch wett. Was er in Beinen nicht hat, hat er dann wenigstens taktisch im Kopf. Ich sehe gerade den Banner von Gladbach-Fans, da steht Vitusstadt. Ich wusste gar nicht, dass Gladbach auch so eine richtige Stadt hat. Als ich das letzte Mal durchgefahren bin, sah mir das eher nach Dorf aus. Aber gut. Unrelated News. Du hast vollkommen recht. Ich fand halt, Hasebe hat sich in der Sache sehr, sehr gut eingebracht. Gegen Leipzig war das sehr gut. Bislang sieht es auch ordentlich aus. Es ist ehrlich gesagt ein wichtiger Faktor. Die Begründung, warum er in den letzten Spielen kaum bzw. keine Rolle gespielt hat, kann ich sowieso schlecht nachvollziehen. Umso besser, dass er halt jetzt wieder auf dem Platz ist, der Mannschaft Sicherheit gibt, in einer ja sowieso noch nicht komplett gefestigten Abwehrformation. Ja? Und da ist er halt eigentlich Gold wert, das muss man so sagen. Ja, wobei man schon sagen muss, dass so diese Innenverteidiger-Kombination aus Abraham und Endika sich jetzt ja schon so ein bisschen gesetzt hat. Oh, blöder Fall. Dann spricht es aus, ey. Kaum fange ich an, die Abwehr zu loben, ist hier Kacke im... Wir sollten nie wieder über die Abwehr sprechen während eines laufenden Spiels. Das war eben schon relativ knapp. Man hat eben gerade gemerkt, dass Azar sich schon ein bisschen durchtankt jetzt, aber gibt es einen Freistoß, wenn ich das richtig sehe? Es gibt einen Freistoß. Gerade eben haben wir Hasebe noch gelobt und jetzt kurz vorm 16-Meter Raum haut er ihn dann so ein bisschen unglücklich da von den Beinen. Wobei wir davor auch sagen müssen, dass genau die Innenzange, die du eben schon gelobt hast, ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Fehlpass von Dika. Ein bisschen unglücklich, können auch froh sein, dass es jetzt nur Freistoß gibt. Die Frage ist halt jetzt, wer tritt an und wie sieht es genau aus? Du weißt ja, bei Gladbach gibt es potenziell immer gute Schützen. Thorgan Hazard wird jetzt auch antreten und... Oh. Ja, Dennis, ich habe dich gespoilert, ne? Ja, mich auch. Eben berührte der Ball erst das Außennetz. Danke. Also, wartet, Leute, jetzt berührt der Ball das Außennetz. Wow, okay. Das war Viertelstunde Erzeugung. Was du gesagt hast, dass er bei dir jetzt das Außennetz berührt, war bei mir der Replay. Oh Gott, oh Gott. Hat eigentlich mal einer geguckt, ob man bei Tipico oder so wetten kann, ob Kramer wieder irgendwie den Ball ins Gesicht kriegt und verletzt vom Platz muss? Was? Ist mir gerade eben erst so aufgefallen, als ich ihn in der Mauer stehen sehe, dachte ich, das wäre doch wieder so eine obvious Wette. Genau, und dann denkt er wieder, er wäre Weltmeister. Ja, genau. Nein. Ah, wir sollten nicht immer klein rüber. Ich meine, man muss ja schon sagen, Gladbach hat ja nominell wirklich eine ganz ordentliche Mannschaft. Ja, das ist der natürlich... Latte, das ist ja klar. Ja. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich finde, Gladbach hat ja zuletzt eine ganz gute Rolle gespielt. Ich denke, ich werde halt echt nicht warm mit Hacking. Das ist für mich echt so ein Trainer. Verlegenheitstrainer irgendwie so, ne? Es ist, ach, naja, für mich kommt für mich kommt es vor wie so Funkeleid, so, weißt du? Was dran. Ja. Auf jeden Fall. Ja gut, ist halt irgendwie selbe Trainergeneration, waren halt auch irgendwie schon bei ähnlichen Vereinen und so. Das ist natürlich, die sind jetzt auch, glaube ich, so vom Trainingsstil nicht so weit weg voneinander. Wahrscheinlich nicht, ne. Aber gut, hat natürlich hier ganz gutes Potenzial. Da würde aber sicherlich deutlich mehr gehen. Also bin ich auch voll bei dir, Marvin. Es wäre für mich definitiv was, wo man als Gladbach-Fan nicht zufrieden sein sollte. Das ist halt interessant zu sehen, denn Hacking hat Hacking hat in der letzten Zeit ja natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, in Sachen Vereine overperformt, ne? Sonst immer jemand gewesen, der Alemannia Aachen trainiert hat, nur Hannover 96, so alles so Mittelklasse-Vereine. Also Alemannia war ja damals auch ein Mittelklasse-Verein, hat ja auch teilweise geile Leute gehabt mit Schmadtke und so. Und dann ging es halt ins, ja, in andere Zustände. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, als er dann zu Wolfsburg gewechselt ist, ja, das hat natürlich seiner Karriere finanziell zumindest geholfen. Und seitdem ist er jetzt ein bisschen auf einem anderen Niveau und trainiert dann auch. Du Schande, was passiert denn da im Strafraum? Ja, das ist. Also wir müssen gerade wieder zum aktuellen Geschehen zurückkehren. Man muss schon hier sagen, dass die Innenverteidigung der Frankfurter Abwehr momentan ein bisschen vogelwild ist und auch nicht die Gladbacher wirklich wieder ranbekommt. Ne? Nee, das sieht gerade eben so ein bisschen nach so B-Jugendfußball aus, wo du einfach irgendwie den Ball hoch und weit irgendwie und versuchst, da wegzuschlagen. Leute, das lassen sich aber ganz schön abkochen hier. Zum 48. Ja. Mal da den Ball da wieder rein. Ach, du ahnst es nicht. Du Jemine. Eben haben wir das Gegentor gesehen. Ich hoffe, der Dennis hat auch, was heißt, ich hoffe, der Dennis wird es auch schon gesehen haben. Eben gerade. In der Viertelstunde wird Dennis es auch gesehen haben. Player trifft, trifft zum 1-0. Ja, leider hat sich's angedeutet. Ja, also ganz ehrlich, wenn du den Ball da nicht wegkriegst. Ja, muss man sagen. Gucken wir nochmal, Ist natürlich auch grandios gespielt. Das sind Szenen, da muss man auch sagen, aber ganz mit der Zunge kann man da durchaus mal schnalzen. Ja, aber halt ganz ehrlich, also vorhin haben wir Abraham noch gelobt. Abraham ist 20 Zentimeter von dem Spieler weg. Der steht mit dem Rücken zum Tor, schießt aus einem ganz, ganz spitzen Winkel. Ja. Und Abraham kriegt den Schuss nicht verhindert. Ich meine, dass Trapp da irgendwie wenig Chancen hat, wenn das Ding da so über ihn reinschlägt. Trapp mache ich da jetzt keine Chance. Aber in Abraham, den wir vorhin noch gelobt haben, also aus dem Winkel und mit dem Abstand zum Gegenspieler muss er eigentlich das Ding klären. Es ist halt bitter, dass genau so muss es sein. Zeigt sich, dass Plea, ich weiß nicht, ob ich bei Fußball 2000 über den gesprochen habe, aber ich habe den jetzt schon länger auf der Liste. Er wirkt manchmal ein bisschen krass elefantös und ungelenk, aber das ist ein gefährlicher Stürmer. Es hat schon seinen Grund, warum die den aus Frankreich geholt haben. Das ist ein ziemlicher Torgarant, ja. Und ich weiß noch, als er bei seinem ersten Outing jetzt hier im DFB-Pokal, da wurde er belächelt, weil er halt so ungelenk war. Aber auch da hat er schon Buden gemacht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aus dem spitzen Winkel musste auch mal die Tore aber ran. Ich fand auch, dass das eine relativ gute Bewegung war, die er da gemacht hat. Ja, war auch definitiv. Ja. Also dadurch, genau. Da kommt einfach ein Abraham nicht hinterher. Das ist er braucht der nicht Winkel hinterher. Ist spitz. Er war direkt dran. Der braucht nicht hinterher. Der muss nur das Knie reinhalten und dann fliegt das Ding zur Ecke raus. Apropos Ecke, wir haben jetzt eine Ecke, das heißt, es passiert nichts. Da hätte er es fast wieder gut gemacht, der Herr Abraham. Eine der wenigen guten Ecken der Frankfurter Eintracht, hier muss man sagen, ist ja selten genug, aber richtig gut eigentlich, alles perfekt gemacht. Und dann er trifft ihn eigentlich optimal. Und dann setzt er ihn 10 Zentimeter neben den Pfosten. Oh Gott, ja. Aber muss man ehrlich sagen, kannst du ja nichts machen. Ne? Also das war trotzdem gut gespielt. Endlich mal wieder eine Ecke, gefährlich auch. Und genauso muss die Frankfurter Eintracht jetzt weiterspielen. Es kann jetzt nicht sein, dass wir uns jetzt hier zurückstellen. Das Spiel ist noch viel zu lang zu gehen. Da ist noch was möglich. Vielleicht gerade mal durch einen Standard. Man sollte jetzt überlegen, über Jovic vielleicht mal in eine Auswechslung zu gehen. Was macht denn der Abraham auf jeden Fall. Abraham fühlt sich in seiner Ehre wahrscheinlich ergriffen. Außenstürmer Abraham. Ja, tendenziell hier zum Außenstürmer zu werden. So, jetzt geht's rund. Och, Kinder. Verliert aber wieder zu leicht den Ball. Ja, das war jetzt Gacinovic. Jetzt müssen wir aufpassen. Hinten wieder aufbauen. Sehen, dass wir über die Außen kommen. Das hat eben schon ganz gut funktioniert. Die Eintracht muss auf jeden Fall jetzt einen Gang hochschalten. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Jetzt können wir diese abwartende Haltung nicht mehr vollführen. Aber zu leichte Ballverluste. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall hier festhalten. Jetzt geht's wieder zurück. Asebe spielt den Ball erstmal wieder ruhig. Trapp hinten. Ja, also das aber ist halt. Aber ich finde auch, Müller ist überhaupt nicht im Spiel. Merkt man hier auch wieder. Also Müller ist den überhaupt Positionen nicht präsent. Ist viel zu wenig. Auch eben wieder im Abspiel. Dennis, es tut mir leid, dass ich dich andauernd hier wieder ein bisschen spoilen muss. Aber auch nee, hier alles im gut, Abspiel alles gut. Ist er zu nachlässig. Das ist wenig innovativ. So kannst du gegen die Gladbacher natürlich nicht bestehen. Jetzt, Mann. Schwierig. Laufen wir wieder in Konter. Jetzt laufen wir wieder in Konter, abgefangen. Den Ball können wir jetzt wieder nicht klären. Jetzt gegen den Mann geworfen. Abraham vorne wie hinten, jetzt hat er geklärt. Ja, nee, also wir verlieren zu leicht den Ball in unseren, wenn wir ihn selbst haben. Das ist scheiße. Ja. Definitiv, das ist ja scheiße. Wir waren gerade eben eigentlich noch so ein bisschen bei dem Rückblick auf das Marseille-Spiel. Fällt euch dazu noch was ein, außer Willems wieder vogelwild mit Gelb-Rot? Ich weiß nicht, hat das eigentlich irgendeine Sperre zufolge in der Euroleague? Gelb-Rot? Ja, ein Spielsperre. Ne? Sicherlich ein Spielsperre, ja. Ja. Ein Spielsperre. Nicht wieder singen. Gut, wenn ihr, halt so. Wenn ihr Leute singen hören wollt, dann schaltet bitte Fußball 2000 an. Sehr gut gesungen. Es ist ein grandios. Es ist grandios, ja. Bob Spetz wäre stolz auf uns. Genau. Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Im Grunde kann man eigentlich nur noch sagen, dass die, ja, es gibt ein Spiel Sperre, logisch, aber ansonsten kann man noch sagen, dass die Eintracht wirklich ein couragiertes Auftreten gezeigt hat, ist auch erneut nach einem Rückstand nicht abgesteckt, nicht aufgesteckt, sondern wollte immer weitermachen. Das kann jetzt auch vielleicht für die zweite Halbzeit hier gegen Gladbach nochmal ein positives Signal sein, weil auch hier ist der Käse noch nicht gegessen. Für mich halt mega krank, dass wir da 3 Punkte geholt haben, wenn ich ehrlich bin, weil das waren so 3 Dinge, mit denen verrückt. Ich niemals gerechnet hätte. Was ein geiles Tor halt von Jovic, wirklich, wenn ich mir das heute, es gibt ja tausende GIFs davon etc., also man merkt schon, es kann für die Eintracht ein sehr, sehr wichtiges Tor gewesen sein und insbesondere, wenn du jetzt die Ausgangssituation natürlich für die nächsten Spiele siehst, ist das schon wirklich super. Also, ja, das sind halt 3 Punkte, mit denen du nicht malen geplant können, ne? Hast. Ne? Das sind 3 Punkte, über denen du nicht geplant hast, wo du ganz klar gesagt hast, okay, lass mal die Heimspiele ganz gut bestreiten. Auf jeden Fall 6 Punkte gegen die zypriotische Mannschaft. Aber dass wir jetzt ja, gegen ich Marseille. Auch, ich musste auch kurz stocken. Dennis, du siehst gleich, warum. dass wir halt gegen Marseille, in Marseille 3 Punkte holen. Ich denke, damit hat keiner gerechnet. Das heißt, die Tür ist jetzt schon extrem weit aufgestoßen für Europa. Und jetzt sehen wir hier in Gladbach den Wechsel. Nikolai Müller, nichts gebracht. Da, so ehrlich muss man sein. Ante Rebic kommt jetzt rein, der Vize-Weltmeister. Das würde jetzt wahrscheinlich aber bedeuten, aufstellungstechnisch, dass Kostic auf die rechte Seite vermutlich wechselt. Habe ich jetzt gerade gehört. Ja. Ja. Kostic auf die rechte Seite wechselt und Rebic auf links, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Sieht gerade zumindest so aus, da liegt ein Frankfurter noch auf dem Boden. Ist auf jeden Fall richtig. Du musst jetzt so offensiv wechseln. Ja. Und Rebic ist natürlich ein Mann, der für die besonderen Momente sorgen kann. Und ein Mann das für die besonderen Momente. Ja. Also, insofern, jetzt nochmal ganz kurz abschließend zu Marseille. Wir haben es auch abgehakt. Genau. 3 unerwartete Punkte, die Tür ganz weit aufstoßen. Wenn du jetzt 6 Punkte holst gegen die zypriotische Mannschaft, dann bist du schon richtig geil im Game und musst dann halt mal sehen, dass du vielleicht noch den einen oder anderen Heimpunkt holst und dann ist der Käse gegessen, du bist in der nächsten Runde und dann wird mir den Ohren geschlagert. Ja, so ist es. So sieht's aus. Wir schlagern hier auch gleich mit den Ohren, wenn wir hier den Ball nicht wieder wegkriegen, aber ein und das andere Mal ist es gefährlich vor dem 16er der Eintracht. Also ich muss auch sagen, den hochgelobten Da Costa, er kommt bei mir heute nicht ganz so gut. Nee, irgendwie heute beide Außenverteidiger nicht so den großen Hit. Ja, dagegen ist natürlich extrem souverän, habe ich das Gefühl. Heute der Hermann von Gladbach macht eine sehr souveräne Partie. Du merkst ihm die Nationalmannschaftserfahrung auf jeden Fall an. Ich bin zumindest gespannt. Ich habe jetzt eine Menschen bekommen, kann das gar nicht sehen, von dem Herr Sternburg, der irgendwas schreibt zu Mönchengladbach. Da werde ich gleich mal gucken, wenn ihr wieder redet. Aber jetzt machen wir auch wieder nichts aus dem Freistoß. Kopfball. Nee, Standards sind gerade nicht gerade so der Hit. Dann haben wir Marseille abgehakt. Dann war da ja die Woche noch ein Spiel, über das wir jetzt so ein bisschen reden müssen. Das Spiel gegen Leipzig, was am Ende ein blödes Unentschieden war, weil da auch zumindest in der ersten Hälfte deutlich mehr drin gewesen ist. Dort die Aufstellung, das ist das Schlimme, durchaus offensiver, mit 2 Spitzen, einem Gacinovic dahinter, in der Mitte ein De Guzman und Fernandes. Also da war definitiv mehr Offensive geplant. Ja, und das hat auch gut, zumindest in der ersten Halbzeit, sehr, sehr ordentlich funktioniert und umso bitterer wird, dass du dann am Ende den Ausgleich kriegst und dann eigentlich, und das ist wahrscheinlich der schwerwiegendste Punkt, um einen Siegtreffer dich ein bisschen betrogen fühlst. Ja. Passt. Passt genauso, wie du sagst. Also erste Halbzeit war richtig gut. Hättest du normalerweise wirklich mindestens noch ein oder zwei Tore mehr machen müssen. Ja. Und natürlich dann super ärgerlich. Der Elfmeter, den wir natürlich gegen uns bekommen haben, ist eindeutig. Das ist, hätte nicht gepfiffen, hätte Videoschiedsrichter eingegriffen. Das weiß ich nicht. Also der hatte gefühlt zu dem Zeitpunkt spielfrei, weil da waren so ein paar Dinger. Man muss es der Fairheit halt auch sagen, wo ein Abseits auch gegen Leipzig abgepfiffen worden ist, was auch keins war, sondern es war auch gleiche Höhe. Also da war der Videoschiedsrichter generell so ein bisschen. Okay. Sorry, dass ich jetzt einhake. Ups, gerutscht. Upsala, ja. Das ist nichts. Das war wohl nichts. In der 65. Minute haben leider die Gladbacher erneut getroffen. Ach, das ist scheiße. Das ärgert. Und es ist wieder das, wir kriegen den Ball nicht raus. Da steht ein Spieler komplett frei. Wer ist es? Da Costa? Kein Abseits. Da Costa ist in der Mitte und nicht beim Mann auf dem Flügel. Nein, also ich muss ganz ehrlich da sagen. Da passt die Absprache auch nicht so wirklich von den beiden. Also, Abraham ehrlich, und Da Costa nicht so gut gewesen eben. Es ist auch mega peinlich, dass du hier so ein Kopfballfestival veranstaltest, ins Nirgendwo und dann landet der Ball halt natürlich auch mega unglücklich. Aber bei allem Respekt, das musst du besser verteidigen, das ist nichts. Was soll das denn? Ja, ich kann doch nicht bei allem Ernst, ich kann doch nicht im eigenen 16er so vogelwild agieren. Das ist doch scheiße. Und gerade wenn ich doch weiß, dass ich gefährliche Leute wie Thorgan Hazard bei mir habe rumwuseln, da muss ich besser verteidigen. Das kann einfach nicht so sein. Heute bist du einfach eine Nummer zu schwach. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar so sagen. Bislang ist es nicht so, dass der Eintracht gleichwertig ist. Ich denke, das wird es auch nicht mehr, an dieses Niveau wird es heute auch nicht mehr rankommen. Es ja, zu viele einfache, kleine Fehler. Das ja, ist, ja, die Abwehr kriegt den Ball heute nicht raus. Wir kriegen irgendwie keinen vernünftigen Ball auf die Stürmer. Im Vergleich halt auch ein krasser Unterschied zu dem Spiel, was du eben gerade andeuten wolltest. Jetzt nochmal die Chance. Haller, verliert er wieder den Ball. Genau. Ja, das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Jetzt Eckball. Okay, mal schauen, ob wir dazu was machen können. Aber auch Gacinovic heute mit überhaupt keiner guten Partie. Leider viel noch zu nicht, viele Fehlpässe. Ja, Quote von wahrscheinlich, was weiß ich, einem besseren Mittelschüler. Also das ist alles ein Haufen Scheiße. Ganz ja, Gacinovic in letzter Zeit immer so starker Wechsel zwischen in dem einen Spiel mal wirklich eine gute Leistung. Ah Mann, jetzt mach doch mal das Ding rein. Ich raste aus, jetzt hast du schon die Chance. Alter, natürlich wird es abgepfiffen. Was denkst du denn, wenn... Alter, jetzt geht der mit zwei Händen dagegen einen Gegenspieler. Ja, ja, ja. Was erwartest ach, du denn Schande, da? Ach du Schande, ja. Ja, das Spiel ist entschieden, das muss man sagen. Die Eintracht spielt heute wesentlich schlechter als noch gegen Leipzig, was extrem ärgerlich war. Ich muss sagen, da muss die Eintracht aber in einer gewissen Art und Weise, ich weiß, ich habe auch schon jetzt viel Negatives darüber gesprochen, wie das halt mit dem Schiedsrichter war, aber man muss auch hier sagen, die Eintracht hätte eigentlich auch selber die Tore einfach machen müssen. Rebic hatte die Chance, es konnte nicht genutzt werden und dann sah es halt noch bitterer aus, als es dann war und dann hast du halt nur ein 1-1 und gehst halt doch nicht mit einem Sieg, der verdient gewesen wäre an dem Tag. Also für mein Dafürhalten hat die Eintracht sich drei Punkte wirklich verdient bei diesem Spiel. Ui, was wird denn hier nochmal zwei Wechsel? Doppelwechsel, der Guzmán für Fernandes und Jovic kommt für Gacinovic. Ach ja, sehr gut. Na, das ist doch auf jeden Fall. Könnte nochmal neue Ansätze auf jeden Fall bringen. Ja, aber ist halt ein Tick zu spät, ne? Wie viel Spielminute ist das jetzt gerade? Also bei mir 72, 25. Okay, gut. Also da musst du jetzt, naja, also weiß nicht. Das ist wirklich ein bisschen spät. Ob da jetzt nochmal ein Wetten. Jetzt nochmal irgendwie den Anschlusstreffer musst du halt zumindest versuchen. Ja, gut, kannst du machen, aber naja. Aber vielleicht erkennt Hütter so auch, dass, und das hoffe ich, ja, dass Jovic Stream, und... Der Stream spoilert mich gerade. Na? Gerade eben hatten wir es noch gesagt, wir achten mal auf die Spielszene und Goal. Für wen? Oh, die Eintracht hat getroffen. Ach du Schande. Und wer hat's geschossen? Oh ja, Rebic. Ja. Sie, schlag krass, die Ball kurz. Siehst du mal. Ja, 2-1 ist wieder offen. Komm, jetzt noch zwei Tore. Auch so ein bisschen ergaunertes Tor. Ich sehe, das Geile ist, ich schalte ein und dann fällt's. Ja. Ich muss sagen, die Wechsel haben einiges gebracht. Genau, direkt irgendwie Jovic und Rebic, die da den Spieler in die Zange nehmen. Ja. War also das ein sauberes Tor? Es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall so. Als haben sich die Wecker auf jeden Fall ausgezahlt. Hütter ist der beste Mann. Ja, weiß ganz genau, wie er es zu machen hat. Nur ein Hütter kann das so gut machen. Ich bin sehr, sehr überzeugt von ihm. Der war der richtige Wechsel zur richtigen Zeit. Genau. Und ich darf nicht mehr in den Chat gucken, sonst werde ich hier gespoilert. Ja, die hängen alle noch mal eine Minute vor uns wahrscheinlich. Ja, genau. Die gucken nicht über Mistgo. ja, wir waren gerade eben. Gujo heißt es übrigens auf Französisch. Das ist Gujo, habe ich mir gesagt. Ja. Gegen Leipzig hat er das Tor aberkannt bekommen. Ich würde gern generell, also ich glaube, spielerisch brauchen wir da jetzt nicht irgendwie viel mehr drüber reden. 1:1 am Ende so ein bisschen ärgerlich. Was mich an dem Tag halt wirklich mega aufgeregt hat, war die Schiedsrichterleistung in Summe. Ich weiß, dass seit der EM diese Regelung ist mit irgendwie, wenn der Arm irgendwie vom Körper absteht und vom Ball getroffen wird, dann ist das irgendwie ein Handspiel. Aber ganz ehrlich, Kostic ist da im Vollsprint. Da hat keiner die Hände auf dem Rücken. Er kriegt halt irgendwie den Ball an die Hand. Mhm. Ja, Ball ist an der Hand, Hand ist am Ball. Aber ganz ehrlich, da muss man halt sich auch so ein bisschen die Begleitumstände angucken. Das wäre für mich so eine 50-50 Chance irgendwie gewesen. Den hätte es ja nicht 100% geben müssen, meiner Meinung nach. Nervig ist halt, wir hätten es halt nicht gebraucht, wenn wir einfach unsere Chancen gemacht hätten. Dann wäre es eh entschieden gewesen. Das ist immer diese, weiß genau, was du meinst. Ich bin voll bei dir, René. Das ist sowieso teilweise Schrott, dann diese Regelung mit, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat schon vorher, dann kannst du eben keinen Videobeweis mehr machen und so weiter und so fort. Da waren so viele Szenen dabei, wo dich hättest total drüber aufregen können. Ja, das ist der andere Punkt. Das haben sie bei der EM gemacht und danach war die klare Ansage an die Assistenten an der Seite, dass die im Zweifelsfall erstmal zwar signalisieren sollen, aber die Fahne unten lassen sollen. Also die sollen quasi schon mal irgendwie anmerken, da könnte was gewesen sein, aber sollen das Ding erst zu Ende spielen lassen und dann die Fahne heben. Und warum hebt der in dem Spiel an 3 unterschiedlichen Stellen die Fahne, während das Ding noch läuft? Da hören sie automatisch alle auf zu spielen. Und das ist nachher halt auch das Problem. Aber ist es nicht so, wenn der Schiedsrichter kann ja auch trotzdem weiterlaufen lassen. Er muss ja nicht, auch wenn die Fahne auf der Seite gehoben ist, muss er es ja nicht abhalten, oder? Aber die Spieler gucken doch dahin. Wenn du als Torhüter da drin stehst und siehst, der an der Seite hebt die Fahne, was machst du denn dann? Du hörst auf zu spielen. Dann kannst du es nicht laufen lassen. Das ist ja dann eigentlich dein Pech, wenn das laufen lässt, dann müssen die Spieler ein bisschen erzogen werden. Ja, aber dann hast du wieder die Diskussion nach dem Motto, ja, aber da wird irgendwie optisch was angezeigt und dann hat der Schiedsrichter quasi keine andere Wahl, dann muss er es abpfeifen. Also ich bin auch für die Regelung von dir, dass man die Fahne im Endeffekt nicht hebt, auf jeden Fall. So sollte es meines Wissens nach auch diese Saison sein, weil dann lässt du es erstmal zu Ende spielen und dann wird es ja sowieso nochmal überprüft. Also ganz ehrlich, diese Abseitsfahnen im Moment brauchst du eigentlich gar nicht mehr, wenn du den Videoassistenten oder den Videoschiedsrichter da konsequent einfach umsetzt. Halt zumindest in diesen kniffligen Szenen, ja, das stimmt. Ja, sehe ich halt genauso. Ich finde, die ganze Stringenz in der Spielleitung hat an dem Tag einfach gefehlt. Ich denke, man kann darüber so sprechen und das ist ja auch gar kein, mir ist es auch scheißegal, wer das jetzt ist oder so, aber du musst als Schiedsrichter eine Linie reinbekommen und du musst die Dinge, wie sie gegeben sind, auch nutzen. Die war schwierig. Und wenn wir jetzt schon, wir haben ja genug Negatives, Nachteile und Geschiss wegen diesem scheiß VAR. Das kann man aber auch positiv einsetzen und wir haben auch schon Elemente und Momente gemerkt, in denen das positiv war, in denen es okay war, dass wir einen VAR hatten. Der hat uns auch mal Glück gebracht und so weiter und so fort, aus unerfindlichen Gründen. Also ich meine, diese Technik ist grundsätzlich erstmal ja nicht verkehrt, aber du musst sie halt dann auch dementsprechend einsetzen und dann kannst du nicht irgendwie aufs Abseits entscheiden und dann war es keins und dann vergibst du halt dadurch oder nimmst du einem Team halt eine Riesenchance. Das ist halt einfach scheiße. Ja. Erst ausspielen, guck dann und dann geht's weiter. Genau, weil ein Tor nachher nicht geben, weil irgendwas im Vorfeld war. Das kannst du machen. Aber ein Tor dann geben, das nicht geschossen wurde, das funktioniert halt nicht. Dann machst du dich halt total unglaubwürdig mit der Nummer. Aber auch hier muss ich sagen, okay, mit ein paar Tagen zurück, es ärgert mich tierisch, aber die Eintracht hat ein gutes Spiel gemacht und daran müssen sie sich festhalten. Natürlich, wir haben die zwei Punkte an der Stelle nicht verloren wegen den Aktionen allein, sondern weil wir ganz stark einfach in der ersten Hälfte die Chancen haben liegen lassen. Wir waren nicht effektiv genug bei dem, was wir rausgespielt haben. Wir hätten uns selbst belohnen müssen und dann wäre es hinten raus auch nicht so dramatisch gewesen. In Summe wirkt es halt einfach unangenehm. Es wird ja, ja, na gut, weil du halt in einer beschissenen Situation bist. Ja. Du hast gegen Bremen, ach das... Naja, also ja, beschissen würde ich jetzt noch nicht sagen. Also wir sind nicht Schalke, also wir brauchen nicht von beschissen zu reden. Nee, es ist halt mega ärgerlich einfach. Denn wir haben gegen Bremen halt einfach Punkte verloren und dann spielst du ein richtig gutes Heimspiel gegen die Leipziger und holst auch keine 3 Punkte. Und jetzt bringst du dich halt in die Bredouille, weil du musst jetzt halt sehen, dass du punktest, wenn du jetzt nicht gegen Gladbach punktest, dann gegen Hannover. Hannover musst du. Es muss halt sein jetzt schon. Das ist halt ärgerlich. Ja. Gut, ich glaube, spielerisch und schiedsrichtermäßig haben wir an dem Tag schon alles gesagt. Was wir natürlich nicht unerwähnt lassen dürfen an dem Spieltag, ist die Thematik mit dem nicht abgedruckten Raba-Logo im Stadionmagazin. Sag etwas dazu, René. Was soll ich dazu sagen? Ich dachte jetzt, ich wartete, nichts passiert. Kurz auf eure Reaktion dazu. Es gibt ja immer dieses schöne Stadionheft, Stadionmagazin, was man da bekommen kann. Und konsequenterweise wurde darauf verzichtet, das Logo von Raba Leipzig dort abzudrucken, sondern es wurde immer nur anstatt des Logos an der Stelle RBL in Großbuchstaben hingedruckt. Okay, ich habe es gar nicht mitbekommen gehabt, dementsprechend finde also ich gut. Also Dennis lebte am Wochenende unter einem Baum, herzlichen Glückwunsch. Richtig. Genau, also sie haben es konsequenterweise nicht abgedruckt und haben auch, ich glaube, was so, die machen ja auch immer so ein bisschen Rückblick auf so Historie und so weiter, haben sie dann auf Duelle mit Chemie Leipzig und VfB Leipzig verwiesen und haben quasi die so ein bisschen die Existenz dieses Dosenvereins so ein bisschen beiseite geschoben. Was bei den Eintracht-Fans, glaube ich, sehr gut ankam. Manch ein Berichterstatter aus der Leipziger Region oder den Leipziger Nahe fand sich so ein bisschen angepinkelt, glaube ich, dadurch. Kann man mal machen als Verein. Aber finde ich gut, dass wir auch mal ein bisschen geneckt haben und alles gut. Es war ja jetzt, wurde ja keiner im Endeffekt hier groß beleidigt oder es hat jetzt niemanden getroffen, wo ich nicht sage, ja, das ist so in Ordnung. Dementsprechend finde ich gut. Finde ich gut, auf jeden Fall. Und dann müssten wir vielleicht auch noch mal kurz was zu dem... Ich bin gleich wieder da. Gleich wieder, jetzt zieht er sich wieder raus. Sollen wir noch was zum Banner sagen, das im Fanblock hing? Kannst du auf jeden Fall gerne. Wieder. Du hast echt unterm Stein gelebt am Wochenende, oder? Das muss ich nicht viel mitbekommen, leider. Den exakten Wortlaut nochmal raussuchen, weil die Seite ist natürlich jetzt dadurch, dass mein Computer sich hier einfror, auch weg. Banner Leipzig. Da haben wir es doch. Genau, und zwar gab es ein Banner, irgendwie sächsische Zustände, Ultras observieren, Nazis hofieren. Da ging es ja so ein, was auch eher so ein politisches Statement ist, da ging es ja so ein bisschen drum, dass, ich weiß gar nicht, ich glaube im Rahmen von, genau, hier Chemie Leipzig sind ja über einen längeren Zeitraum hinweg Mitglieder der Fans, der Ultras observiert worden, weil man ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung so ein bisschen unterstellen wollte. Mhm. Und deswegen gab es eben da das Banner dazu, was glaube ich so mit dem, was man so mit Chemnitz und so weiter da gerade sieht, durchaus finde ich auch ein wahres und ernstzunehmende Aussage ist an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Also, Finde ich gut auch, dass hier wieder ein bisschen Stellung bezogen wird. Ich muss auch sagen, generell kann ich die Bundesliga-Szene und Fans im Großen und Ganzen dafür loben. Ich muss auch sagen, die Schickeria, man merkt, welche dunkle Zeiten es sind, dass ich die Schickeria hier lobe. Ja, aber auch da haben mir die Banner der letzten Zeit sehr, sehr gut gefallen, die den Finger genau in diese triefende Wunde legen. hat mir, wie gesagt, bei dem Spiel in Frankfurt jetzt auch extrem gut gefallen. Ich finde, sowas kann man und muss man als Szene mal machen. Ja. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es momentan die Fanproteste gibt, über die wir vielleicht auch nochmal gleich mal sprechen werden. Genau. Im Chat kam gerade eben nochmal der Hinweis bezogen auf das Raba-Logo, dass wir das auch an anderer Stelle, also nicht nur im Stadionmagazin, noch nie gezeigt haben, sondern auch auf der Spielplanseite und bei den Tickets ist das nicht mit drauf. Also konsequenterweise überall durchgezogen. Ist okay. Das sind ja sowieso zwei völlig verschiedene Sachen eigentlich. Für mich, ich müsste mich daran gewöhnen und nur noch Leipzig zu sagen. Ach, scheiße. Ja, dann mach das doch mal. Gewöhn dich mal dran. Ja, und jetzt dürftest du auch was gesehen haben. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ja, ja. Ihr braucht da Tag, nennen wir es gebrauchter Tag. Ja, es ist halt auch einfach mega smart gespielt. Ja. Ja. Wir lassen du machst uns den Eckball, Thorgan Hazard, wunderbar. Der Gegner läuft sich frei, viel zu einfach. Da stelle ich mir schon die Frage, war der Mann, LWD. Ich weiß nicht was, ich glaube von, wenn ich das, von Allaire. Nee, nicht von Allaire, ich glaube ein Dicker hat den Fehler. Ja. Ja, Allaire steht so auf der Linie. Ja, und dann trifft dieser Elvedi, um es mal freundlich zu sagen, das ist Kacke. Viel zu leicht, das geht in der Bundesliga so nicht. Trapp wuselt da auch so ein bisschen rum, sieht unglücklich aus, hat ein bisschen Pech, was willst du machen? Indika hat gepennt, das geht auf seine Kappe. Scheiße. Ja, da hat das Tor vorhin auch nichts gebracht, leider, ja. Naja, ich fand's gut. Ich fand's insofern gut, dass sie sich nochmal rangekämpft haben. Aber natürlich, jetzt kannst du natürlich. Ja, für die gesamtspielerische Leistung heute eher schwierig. Ja, ja, ja. Es ist, ach, scheiße, ne? Also, ich meine, du merkst, die Eintracht ist nie richtig schlecht. Wow! Gut, dass wir jetzt nochmal den Nachschuss probiert haben. Kostic aus der Entfernung. Keine Ahnung, 25, 30 Meter haut er das Ding, ja, ja gefühlt war auch knapp drüber. Ja, mal gucken. Ja, der war sehr knapp. Naja, also ist nicht hundertprozentig gut gelaufen, muss ich sagen. Es ist 3-1, fand ich auch. Trapp sah da nicht so, nicht so richtig glücklich aus, wenn ich es mir nochmal angucke. Aber es ist halt auch wieder so dieses typische Gewusel. Du hast so einen riesen Knoll, du weißt nicht so richtig, wo der Ball herkommt. Es ist halt alles so ein bisschen schwierig gerade. Ja, ja, sehe ich genauso. Gut, dann. So, dann lass uns nochmal über die Fanproteste sprechen. Du hattest es gerade eben schon angedeutet, Marvin, du hast da Redebedarf. Nee, ich habe das nur kurz angedeutet. Ich finde die Situation, dass es halt mal wieder diese Fanproteste gibt, du kannst ja gleich nochmal genauer erklären, warum das so ist. Das finde ich gut. Erklär doch mal. Ich muss jetzt wieder erklären. Ja, Erklärbär heute. Erklärbär René. Ich bin der Erklärbär. So wie ich das verstanden habe, und dann möget ihr mich im Zweifelsfall korrigieren, ist das natürlich jetzt auch wieder so ein, was heißt natürlich? Zerstückelung des Spieltags. Genau, angeregt durch durch dieses Zusammenschluss der Fanszenen, Zerstückelung des Spieltages, englische Wochen, die es natürlich auch generell irgendwie schwierig machen, irgendwie auswärts zu fahren, schwierige Anstoßzeiten und glaube ich auch. Ich glaube auch gegen die Übertragung der Spiele im Pay-TV war irgendwas noch. Das war auch noch, genau, man hat ja generell diese ganzen Gespräche, die da geführt worden sind, vor ein paar Wochen eingestellt, nachdem es ja irgendwie hieß, dass man jetzt in der dritten Liga jetzt auch Montagsspiele macht und auch diese ganzen Mitnahme von Fan-Utensilien irgendwie erschwert werden soll und unter stärkere Auflagen gestellt werden soll, hat man ja die Gespräche dann eingestellt und das, da hat man ja schon deutlich gemacht, so nach dem Motto, dass Proteste folgen werden und das ist jetzt quasi das, was da durchgesetzt wurde. Ja. Genau. Mhm. War ja der Aufruf, in den ersten 20 Minuten sollte es eigentlich irgendwie Stille geben im Stadion. In dem Spiel hier heute Gladbach-Eintracht hat man sich dazu entschieden, eben diese Drillerpfeifen-Thematik zu machen. Mhm. Ja. Nee, finde ich auch völlig in Ordnung, weil es gibt nichts Geileres als ein 15:30-Spiel samstags und wenn du den Mist jetzt anguckst, gut, bei uns ist es in der Saison jetzt eh schwierig, durch die international Euroleague wird es immer so sein, dass wir wahrscheinlich fast immer Sonntag spielen in den nächsten Spielen. Mhm. Da wird ein Samstagsspiel wirklich sehr, sehr selten vorkommen. Ja. Und dementsprechend, ich bin auch ein totaler Verfechter davon, 15:30, was mir auch total auf den Sack geht, muss ich auch hier an der Stelle nochmal sagen, dass diese Aufstückelung in die verschiedenen Pay-TV-Bereiche. Ah, Leute! Na, okay. abgepfiffen, zum Glück. Weil da, sorry, weil ich dich gerade jetzt genervt habe, aber du hast mich nicht genervt. 4-1 gewesen. Ach du Jemine, okay, jetzt sehe ich dir auch. Ich meine, Käse gegessen, aber du musst ja nicht auch noch reinbuttern lassen. Nee. Weißt, jetzt ist aber auch mal echt gut jetzt hier. Das wäre auch zu viel gewesen, zum Glück abgepfiffen, abseits. Also klingt, sieht jetzt auch ein bisschen blöd aus, ne? Also ich meine, naja, okay. Also, dass du für 10 Abos mittlerweile brauchst, um im Endeffekt so alles sehen zu können, was du als Fußballfan so sehen möchtest. Ja, und nicht nur 10 Abos, also 10 Abos, damit kann ich ja vielleicht noch irgendwie leben, wenn es dann aber halt auch irgendwie so in diesem Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie ist. Marvin hat das ja eingangs angesprochen, du zahlst einen Haufen Geld hier für diesen, für den Laden, dass du hier irgendwie Premium-Dienst bekommst. Und ich nutze es ganz ehrlich nur, um da Fußball zu gucken. Und dann muss ich mir vorher nochmal 2 Minuten Werbung angucken für meine Gebühren, die ich da sowieso schon bezahle. Also ganz ehrlich, das kann es halt auch irgendwie nicht sein. Ja, ja, und dann funktioniert es auch ganz oft nicht. Also es ist ja. Genau, also ich glaube, Axel war es, der sich am Wochenende da ja wieder immens aufgeregt hat, weil es nicht funktioniert. Ja, ich habe mit DAZN und Eurosport bislang keine Probleme. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, bei dem es irgendwie anders aussieht. Aber da ist es halt auch ein 10er im Monat oder ein 5er im Monat. Und wenn es dann mal irgendwie 10 Minuten nicht funktioniert, dann kann ich damit leben. Aber wenn irgendwas 60 € im Monat kostet und es funktioniert irgendwie nur gefühlt alle 3 Tage, dann kann es das halt auch nicht sein. Gut, ihr habt jetzt mehrere aber Punkte angehört. Aber das ist jetzt was anderes. Ja, ich will zu 2 Sachen jetzt mal kurz Stellung nehmen. Zum einen natürlich die Spieltagsverstückelung. Das ist zum Kotzen, wenn ich sehe, dass ich gestern heimgekommen bin und dann lief schon das erste Bundesligaspiel, was anscheinend irgendwie um 18:30 Ja, Leute, wir haben unter der Woche, wer soll denn da ins Stadion gehen? Was ist denn los mit euch? Seid ihr alle total geisteskrank? Ne? Also ich meine, es geht mir bei der 2. Liga ja schon immer auf den Sack. Was sollen die denn machen? Wir sind nicht nur Arbeitslose oder so, die dann zum Spiel gehen. Also, und selbst wenn, tut mir auch für die Arbeitslosen leid, dass die dahin müssen. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man vielleicht keine Arbeit hat. Aber, also keine Ahnung, es geht mir mega auf den Sack, nur für dieses, ja, Drecksspiel früher und so weiter und so fort. Nein, wir müssen nicht über die Übertragungsrechte so weit zur Perversion tragen, ja, oder pervertieren, dass wir jetzt bald um 3 Uhr nachts irgendwie zum Spiel antreten sollen oder so. Also ich weiß nicht, das finde ich echt affig. Und da muss man auch an die arbeitende Bevölkerung denken, die eine Dauerkarte vielleicht haben und für die das halt scheiße ist, wenn du so um 18.30 Uhr anfängst, weil noch haben wir das Beamen nicht erfunden. Du bist ja nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt hier beim Edeka arbeitest, du bist ja nicht in der 10 Minuten dann halt am Stadion. Das dauert halt eine Weile. Da musst du halt erstmal rumtuckern, Bahn fahren, was weiß ich. Solange wir das Beamen noch nicht erfunden haben, sollten solche Arbeitszeiten bzw. Anstoßzeiten einfach nicht da sein. Man muss ja noch hinzusehen, dass so ein Fußballverein ja nicht nur irgendwie Fans hat, die irgendwie im direkten Einzugsgebiet 3 Kilometer rund um das Stadion irgendwie sind, sondern du hast ja Auswärtsfahrten, du hast ja generell auch, selbst wenn du zu Hause spielst, Fans, die mal gerne irgendwie 1,5-2 Stunden weg sind. Zum Beispiel, wenn ich samstags dahin will, dann fahre ich da allein auch schon mal irgendwie 1,5 Stunden. Wie soll ich das denn bitte unter der Woche machen? Ja, also muss ich um 12 Feierabend machen, Urlaub auf nehmen Weg oder machen kündigen und dann den nächsten Tag auch noch irgendwie Urlaub nehmen, weil ich erst nachts irgendwie um 1 dann wieder zu Hause bin und da bin ich ja bei weitem nicht der Einzige. Ja, wie viele Touren hattet ihr schon mit den Bussen, wo du irgendwie nachts um 3 oder irgendwas ankommst und musst morgens um 7 wieder auf der Arbeit sein? Also geht gar nicht, ist nervig auf jeden Fall. Ist kacke. Zu der Zerklüftung bezüglich der Apps kann ich auch sagen, kann ich nachvollziehen, ist natürlich scheiße. Ja, wir leben aber mittlerweile eigentlich in der Welt, in der das ja auch schon anderweitig Realität geworden ist. Also man muss jetzt nicht so tun, als wäre jetzt die Bundesliga Fußball bekomme ich jetzt nur noch da, hast du Pech gehabt, ist halt leider nicht mehr so. Das sehe ich weniger dramatisch, das ist natürlich ungünstig. Ich denke, man muss immer ein Grundangebot an zum Beispiel Bundesliga-Verfügbarkeit haben, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Bundesliga und auch die Ligen darunter irgendwie abbilden kann und auch mit Toren und nicht nur Standbildern. Aber was halt so live passiert, okay, das kann man wahrscheinlich momentan einfach nicht mehr anders deckeln. Ich würde mir nur wünschen, und das ist genau der Punkt, den du auch machst, René, dass diese Institutionen, die Geld bekommen, ja, für Fußball, also wie SkyGo oder sonst was, dass die halt auch funktionieren, ja. Und das ist halt leider etwas, was man momentan nicht immer sagen kann. DAZN funktioniert bei mir aber ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, da ist das Spiel übrigens rum. Endstand 3-1. Jo. Naja. Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich finde es prinzipiell auch gar nicht verkehrt, wenn es da unterschiedliche Player auf dem Markt gibt. Dann hast du halt auch wieder so ein bisschen Konkurrenz, weil wenn du immer nur den einen hast, dann kann der ja am Ende auch irgendwie machen, was er will. Von daher ist das durchaus in Ordnung. Ich habe da kein Problem mit, irgendwie zwischen den Dingern zu wechseln. Aber ja, erstens finde ich es in Ordnung, wenn es irgendwie ein angemessener Preis ist. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann halt eben auch was Funktionierendes habe und ganz ehrlich 2 Minuten Werbung gucken müssen, bevor ich zu meinem eigentlichen Inhalt komme, das ist schon für mich nicht funktionstüchtig, ja. Also da gibt es andere Möglichkeiten, aber mir wirklich in die Fresse rein 2 Minuten, ohne dass ich irgendwas machen kann, und ich kann es ja nicht mal abbrechen, ja, dann fängt es wieder von vorne an. Also mich wirklich da rein zu zwingen und dafür dann irgendwie noch jede Menge Geld im Monat von mir nehmen, das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Das haben andere gelernt, wie es funktioniert. Hast du ja eben gemerkt, ne? Also ich meine, wir haben aufgezeichnet, ich bin erstmal reingegangen, habe mir 2 Minuten Werbung angeguckt. Dann sind wir hier kurz gestoppt, weil es irgendwie nicht ging. Und dann habe ich mit euch gechattet, weil ich das alles am Handy mache, und musste mich da wieder einloggen und wieder 2 Minuten Werbung gucken. Weil das kannst du machen, ist aber für einen Pay-TV-Sender, wo du eigentlich dafür zahlst, weniger Werbung zu sehen. Vielleicht habe ich das noch aus den Premiere-Zeiten, mein Gedanken, gut mit rüber gerettet. Vielleicht ist das auch falsch, aber da muss ich einfach sagen, Leute, komm mal klar, geht mir mega auf den Sack. Und ich sehe effektiv 2 Minuten Spielzeit dann auch nicht von diesem Spiel, oder sogar 4 Minuten, wenn mir das nochmal passiert, von dem Spiel, für das ich ja dann da im Endeffekt bezahlt habe. Ne? Ja. Ärgerlich, ich sag nervig. Ja, das kannst du geschickter machen. Also entweder machst du es halt so, dass es dich nicht dran hindert, zu deinem eigentlichen Inhalt zu kommen, sondern halt so klassisch Overlay, wie du es irgendwie bei YouTube oder irgendwas hast. Oder wenn du schon sagst, okay, wir wollen irgendwie Werbung haben, warum dann nicht irgendwie ein gemischtes Angebot und sagen, die Leute, die wenig Kohle haben, aber trotzdem gucken wollen, die zahlen weniger und kriegen dafür Werbung, und die anderen zahlen halt mehr und haben keine Werbung, und dann mache ich so eine Quersubventionierung. Aber allen das irgendwie aufs Auge zu drücken, finde ich, macht für mich so ein bisschen dieses Geschäftsmodell so ein bisschen absurd. Ja, genau. Naja, es Nun ist gut. Ärgerlich. Nochmal kurz zum Spiel jetzt, was wir jetzt gerade gesehen haben. Es laufen gerade Ich finde, die Eintracht war in allen Punkten unterlegen. Ich denke, das kann man so festhalten. Ja leider. Ja. Habe so das Gefühl, dass die Taktik auch nicht so wirklich gut funktioniert hat von Hütte. Ich weiß nicht, was er da genau geplant hat. Einige Spieler oder ein Gros der Spieler kam nicht an ihr Leistungsmaximum von den letzten Wochen. Also da ist jetzt diesmal auch wirklich, muss ich sagen, deutlich ein Dicker abgefallen. Das kann passieren, der ist so jung, dem mache ich da jetzt keinen Vorwurf, aber du merkst halt. Ist halt auch viel. Also es klappt halt nicht immer, ne? Ja, das sind halt jetzt auch eine Menge Spiele in den 2 Wochen. Die da jetzt gerade irgendwie durchlaufen. Das ist jetzt das 5. Spiel in 1,5 Wochen, in denen Indika auch immer über die komplette Länge irgendwie gegangen ist. Und wie du schon sagst, der ist 19, der ist vielleicht auch so ein bisschen die geistige Frische und das dazwischen noch nicht so ganz auf den Punkt. Also Ja, auf jeden Fall. Was auch meiner Meinung nach nicht so richtig funktioniert hat, sind, auch wenn natürlich das Tor dann direkt gefallen ist, aber die Wechsel so wirklich funktioniert hat das auch nicht. Es war alles ein bisschen spät, es war alles, auch ein Müller war ja schon in der ersten Halbzeit wirklich richtig schlecht. Warum wechselst du da dann nicht mal in der Halbzeit, sondern war das dann im Endeffekt nochmal, weiß gar nicht, 20 Minuten, bis du da reagierst. 20, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und wir haben es ja am Anfang schon besprochen gehabt, die Haller war ein bisschen verloren in dem Spiel. Doppelspitze, gut, in den letzten Minuten hat man dann auch nicht mehr viel gesehen. Die Mannschaft hat sich natürlich auch ein bisschen hängen lassen. Das Ergebnis, das dritte Tor hat dann auch nicht unbedingt dazu verholfen, dass wir nochmal uns aufraffen konnten. Dementsprechend einfach ein gebrauchter Tag. Aber man muss sagen, ich bin auch bei euch, so ein wirklich taktisches Meisterstück war das heute auch wieder nicht. Leider. Nee. Leider wirklich nicht. Es ist ärgerlich. Ich denke, wir hatten zwischenzeitlich, waren wir mal so ein bisschen besser dran. Ich habe gedacht, nach dem 2-1 könnten wir doch jetzt hier nochmal ein bisschen nachsetzen. Da war für mich das Feuer eigentlich schon noch da. Aber die Eintracht hat die ein, zwei guten Chancen, die danach noch kamen, nicht genutzt. Und dann ging es halt wieder in die andere Richtung. Ist ein scheiß gebrauchter Tag, glaube ich, kann man sagen. Eintracht muss es jetzt abhaken. Aber für mich war das so ein bisschen spielerischen Rückschritt. Also während das gegen Leipzig richtig gut aussah, war das jetzt über weite Strecken gar nichts. Und Leute, endlich mal fucking Eckbälle und Freistöße. Also die Eckbälle waren jetzt, da war jetzt eine gefährliche Szene. Ja, aber du musst da halt auch auf unserer Seite irgendwie verteidigt bekommen. Also wenn ich jetzt gerade wieder sehe, wie frei Elvedi da jetzt zum Kopfball kommt. Genau das. Und der trifft dann halt auch noch und Abraham bei uns halt blöd dann einfach nicht, aber das musst du halt auch einfach besser verteidigen. Aber Leute, ganz kurz mal, in der ersten Halbzeit hat es ja heute eigentlich wieder alles viel besser funktioniert als in der zweiten. Also die erste Halbzeit war jetzt nicht toll, aber es war okay. Woran liegt immer dieses Zusammenbrechen momentan wieder in der zweiten Halbzeit? Weil auch heute, fand ich, haben sich wieder etliche kleine Fehler eingeschlichen. In der ersten Halbzeit war das alles noch okay, es war jetzt nichts Tolles, aber in der zweiten Halbzeit hat sich das wieder so summiert. Auch die Abwehr war wieder, die in der ersten Halbzeit teilweise wirklich stabil gestanden hatte, eher vogelwild. Also gerade auch vom, 1-0, als wir 3 Minuten den Ball da so ungefähr nicht wegbekommen und eigentlich jeder weiß, okay, hier fällt jetzt gleich ein Tor. Ist das irgendwie, können sich die Spieler nicht motivieren? Sind sie vielleicht dann platt? Ist es zu laufintensiv in der ersten Halbzeit? Eigentlich kann das ja alles nicht sein. Woran liegt das? Ich glaube, es hat nichts mit Motivation zu tun. Ich glaube, es hat gar nichts mit, ich glaube, die Jungs sind alle dabei. Also ich denke, den Schuhen brauchen die sie nicht anziehen. Ich glaube, das ist einfach mal der Takt. Die sind taktisch noch zu unsicher. Ich glaube, das ist alles noch nicht so gefestigt. Das ist ein sehr, sehr wackeliges Konstrukt aktuell. Und die Jungs sind noch nicht so drin in diesem Hütterschen System, dass sie das Ding immer wieder so ranspielen müssen. Ich glaube, sie brauchen immer noch ein bisschen mehr Führung, als sie gegenwärtig haben. Keine Ahnung, vielleicht müssen sie da besser eingestellt werden. Okay. Kommt mir zumindest so vor. Wenn ich, weil ich würde denn, auch wenn, keine Ahnung, wir können uns jetzt gleich nachher mal die Quoten anschauen, da wirst du auch wieder sehen, dass sie wieder gelaufen sind wie die Hasen. Das, ich will ihnen wirklich nicht absprechen, dass sie wollen, aber so das zielgerichtete, das klare Konzept, das fehlt vielen aktuell noch. Und manchmal kommt es im Verlaufe wieder, wenn wahrscheinlich Anweisungen von außen da sind, hier macht es mal so und so und so. Aber wenn das fehlt, wenn irgendwie ein paar Faktoren nicht zusammenpacken, dann ist diese Mannschaft noch zu wackelig und dann lässt sie sich halt auch mal von Gladbach leider berechtigt abkochen. Aber es hätte uns so treffen können wie Nürnberg, die 7-0, glaube ich, gegen Dortmund verloren hat. Also sind wir ja noch ganz gut weggekommen heute. Ist korrekt. Ja. Gut, okay, ich würde sagen, damit haken wir das Gladbach-Spiel auch ab. Ist ärgerlich, müssen wir aber drüber stehen. Wichtig, Hannover. Genau, ist das nächste Spiel am kommenden Sonntag, 15:30 und ist Stand heute auch direkter Tabellennachbar. Wir sind auf Platz 15 mit 4 Punkten und Hannover auf Platz 16 mit 2 Punkten. Mhm. Gut, ist jetzt erst der 5. Spieltag. Das ist alles noch irgendwie relativ dicht beieinander. Wenn du da 2 Spiele gewinnst, dann bist du auch ganz schnell wieder im soliden Mittelfeld. Aber so das Gefühl, gerade auf diese Tabelle drauf zu gucken und die Eintracht an dieser Stelle zu sehen, ist kein besonders gutes. Die Alarmglocken gehen bei mir jetzt schon an, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, Sonntag Hannover, die jetzt gegen Hoffenheim nicht besonders toll ausgesehen haben am Wochenende. Die Woche davor gegen den Aufsteiger Nürnberg nicht gut aussahen. Leipzig zwar mit 2 Toren im Spieltag davor geärgert haben, aber trotzdem keine Punkte geholt haben. Ja. Also da muss halt einfach ein solider Matchplan dahin. Ich würde sagen, auf dem Papier sind die wesentlich schlechter als wir. Aber wenn wir einstellungstechnisch so unterwegs sind, wie wir das jetzt heute waren, dann wird das eine schwere Kiste. Das musst du gewinnen. Und normalerweise hast du auch das Potenzial. Das ist richtig. Ich bin voll bei euch. Es muss einfach diesmal von der taktischen Ausstellung her dann so sein, dass wir stabil stehen hinten, dass wir sinnlos sozusagen mit so Kleinstfehlern. Heute war es ja auch, prinzipiell von der Grundordnung war das vielleicht ja gar nicht schlecht. Dann kommen halt immer so kleine individuelle Fehlerchen und die müssen einfach abgestellt werden. Wie auch immer du das jetzt schaffst, natürlich bis zum Sonntag. Auch ein Endicker, ihr habt es ja schon angesprochen, er ist jung, er ist motiviert und bezahlt auch garantiert immer mal ein bisschen Lehrgeld. Auf der anderen Seite ist es auch einer, der schon super starke Spiele gemacht hat. Und auch ein Abraham gefällt mir wirklich immer weiter. Also was wir gerade auch vorhin in der Halbzeit ja eigentlich besprochen haben. Ein Hasebe bringt dem Konstrukt eigentlich Sicherheit. Ein Abraham, wenn er fit ist, bringt Sicherheit. Ein Dicker, klar, hat er auch mal einen Wackler, aber das macht ja eigentlich nichts. Heute Da Costa hat mir auch nicht wirklich gut gefallen. Nee. Vielleicht muss der auch taktisch ein bisschen anders eingestellt werden. Vielleicht sollte er zu viel über die Außen. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die dazu führen, dass einfach das Gesamtkonstrukt ein bisschen ins Wackeln kommt. Ich bin auch, zumindest noch bin ich optimistisch, dass Hütter das erkennt und hoffentlich auch so schnell abstellen kann. Ja, also wir sehen hier eine schwierige Situation für die Frankfurter Eintracht. Das ist ganz klar, dass jetzt natürlich die Sache ein bisschen enger wird. Wir spielen aber gegen direkten Konkurrenten und das muss unsere Chance sein. Und uns von unten, ganz unten jetzt weiter zu entfernen. Wir haben 4 Punkte, die haben 2 Punkte. Kommen Dreier, haben die immer noch 2 und wir 7. Dann sieht es wieder ganz anders aus und dann können wir ein bisschen Wechsel. 1. Was? In Mathe hast du eine 1 gerade gekriegt. Ja, läuft bei mir, ne? Ja, ja. Fuchs, sag ich dir. Ja, und das muss das Ziel sein und dann sieht die ganze Sache wieder anders aus. Und dann starten wir relaxend eine Europacup-Woche. Das ist jetzt das Ziel. Wir haben jetzt noch ein Stückchen Zeit bis Sonntag. Das dauert noch eine Weile. Und vielleicht muss ich wirklich sagen, Allzweckwaffe Rebic muss jetzt schon herhalten, ein Stück früher. Ja, aber ja, den wirst du auch in Hannover nicht über die vollen 90 Minuten sehen. Na, aber eine Dreiviertelstunde will ich den auf jeden Fall sehen. Und du musst dir auch mal überlegen, inwieweit, du hast jetzt die letzten Spiele immer die Stärke gehabt, in der ersten Halbzeit lief es ein bisschen besser. Vielleicht bringst du Rebic mal von Anfang an und dann kannst du ihn immer noch, wenn die Körner ausgehen, kannst du ihn immer noch rausnehmen, kannst auch mal wechseln. Das ist so rum, was da. Genau. Du musst auch ehrlich sein, weil Müller hat jetzt wiederholt nichts gebracht, ne? Also es ist nicht, der tut dem Spiel jetzt nicht gut, will ich meinen. Na, bin ich voll bei euch. Also Müller, gerne auch ein Jovic mal von Anfang an, auch ein Kostic, ich weiß nicht. Ja, es ist einfach was, musst du einfach mal gucken, wie du es natürlich taktisch, ich will jetzt auch hier nicht mit Vollgas alle nach vorne und nur noch in die Offensive. Auf der anderen Seite ist es aber so, die Spieler müssen sich in dem System wohlfühlen und ich habe hier das Gefühl, gerade ein Müller ist da total untergegangen, weil er einfach die Tempodefizite haben, die wir vorhin ja schon auch angesprochen haben. Da musst du reagieren und ein Müller wird auch wichtig sein irgendwann wieder oder auch als Auswechselspieler von Anfang an für mich jetzt fürs nächste Spiel keine Option. Was wäre denn so eure Aufstellung? Ja, ich denke. Naja, also ich würde jetzt, wenn ich mir das angucke. Abwehr wird mir nicht viel ändern, oder? Nee, ach Quatsch, nee, Abwehr würde ich jetzt wirklich nicht. Die Viererkette ist für mich so gesetzt. Also da wirst du einen Da Costa haben, der natürlich auch gerade ein sehr monströses Programm abspult. Du wirst dann Willems auf links haben und in der Mitte. Ja. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, eigentlich müsstest du dabei bleiben und sagen, du ziehst die Thematik mit Abraham und Ndicka durch. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man Ndicka vielleicht mal irgendwie eine Ruhepause gönnt und du dafür einen Falletta siehst. Oh je, Nö. Nee, da will ich lieber Ndicka sehen, wirklich. Also ja, sehe ich genauso. Ich würde aber Ndicka trotzdem eine Pause geben. Ich würde Ndicka eine Pause geben, würde Hasebe da reinziehen und für Hasebe würde ich dann dementsprechend den Gusenmann, der mir ganz gut gefallen hat, reinpacken oder ich schaue, ob Toro wieder fit ist. Mhm. Ja, okay. Aber Hasebe in die Innenverteidigung ist natürlich schon vom Tempo her krass. Naja, also, er muss halt einfach hinten bleiben, der darf halt nicht nach vorne. Ja, hast du recht. Aber ich meine, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, den Stürmer, wenn es jetzt Füllkrug ist, lieber richtig gut abzukochen. Brauchst du vielleicht nicht ganz so viele Wilde, die da rumluchsen. Dann hast du mit Willems jemanden, Da Costa, die das vielleicht noch ein bisschen abfangen können. Weiß nicht, wäre das für mich. Wir dürfen halt trotzdem noch nicht zu negativ und zu defensiv sein, ne? Also für mich ist halt vorne halt etwas, was geändert werden muss. Müller auf jeden Fall raus. Ja. Dafür dann entweder Jovic. Ja, Jovic würde ich vielleicht sogar wirklich stellen. Statt Rebic von Anfang an. Mhm. Und dafür den so ein bisschen auf den Außen, so als rechten Stürmer quasi. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Kostic noch mal stellen würde oder doch dafür dann auch. Ich weiß schon. Nee, oder wenn du halt den Move machst, wie Dennis gesagt hat, und sagst, okay, du lässt Rebic mal von Anfang an und nimmst mal runter, wenn er merkt, dass es nicht mehr geht, dann wäre meine Variante zu sagen, ein Kostic auf rechts, ein Rebic auf links, dann würde ich einen Gacinovic auf die Bank setzen und vorne wirklich mit Haller und Jovic. Also quasi mit so einem 4-2-2-2 spielst. Ist natürlich eine Vollgas-Aktion da vorne, ne? Wäre geil. Ja, aber aber musste man machen. Du musst jetzt ein Statement setzen. Also ja. Gerade eben im Chat haben sie es geschrieben, wenn du jetzt gegen Hannover keine Punkte holst, ja, dann brennt der Baum weit vor Weihnachten, aber lichterloh. Und es muss doch nicht sein. Wir brauchen uns doch gar nicht in diese Situation bringen. Holen wir jetzt 3 Punkte, dann ist alles Boogie, alles Jiggy und dann läuft er da. Ja, nicht nur 3 Punkte, ja, sondern auch mit einem ordentlichen Spiel und auch mal irgendwie mit mehr als, wie sagt Basti immer so schön, mehr als 2,5 Toren. Dann halt auch wirklich mal ein Statement setzen. Sagen so, okay, wir können auch Fußball spielen. Es war vielleicht alles jetzt irgendwie ein bisschen, aber wenn es drauf ankommt, dann holen wir die Punkte. Ja. Aber eine Sache hätte ich noch mit, ein Toro wird bis zum Wochenende nicht fit, oder? Glaube ich nicht. Habt ihr da was gehört? Also das wäre normalerweise ja auch jemand, der spielerisch da einiges noch an Akzenten einbringen kann. Das ist normalerweise einer meiner Lieblingssechser, den wir momentan eigentlich zur Verfügung haben. Ja, bei mir auch, wobei ich jetzt ganz ehrlich das Team aus De Guzman und Fernandes jetzt auch nicht so schlecht fand. Okay, nee, gehe ich mit. Gehe ich mit, ja. Alles gut. Okay, ja. Na gut. Gut, dann müssen wir natürlich auch einen Ergebnistipp abliefern. Marvin, bleibst du bei deinem 4-0 nach der heutigen Leistung? Na, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall 4-0, ganz klar. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Dennis? Irgendwann werden wir ja auch nochmal ein dreckiges 1-0 gewinnen, dementsprechend. Dennis immer mit seinem dreckigen 1-0. Mach ich das jetzt mal fürs Hannover-Spiel, mal wieder. 1-0. Ich bin ein bisschen optimistischer. Ich glaube auch, dass mehr als 2,5 Tore fallen, falls einer Redshine ausfüllen will. Aber Hannover wird trotzdem eins schießen, ich sage 3-1. Okay, gut. Wäre aber, glaube ich, auch sehr... Also ich kann mit allen Ergebnissen leben, muss ich dazu sagen. Also mit allen, die uns 3 Punkte einbringen, meinst du? Ja, genau. Ja? Also nicht mit allen, aber zumindest mit denen, die wir genannt haben. Nein, mit haben. Den 3, die wir getippt haben, bin okay. Ich voll und ganz... Ja, das wollte ich nur noch einmal klarstellen. Hier klarstellen. Ja. Genau, es ist Sprachkarriere, es fängt schon an. Es ist vielleicht auch ein bisschen spät. So, wir sind aber natürlich noch nicht ganz durch, weil wir müssen noch sprechen über Menschen, die gesprochen haben, komische Deutsch. Und ich suche den Jingle und der ist exakt da. Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, da war er wieder, der Ohrwurm. Und dann müssen wir erstmal auflösen, wer letzte Woche denn das Rennen gemacht hat. Und es war jetzt auch gar nicht so schwierig. Und zwar haben wir einen Gewinner, der heißt Rainer Koch mit 38,5% hat er letzte Woche gewonnen. Wir erinnern uns nochmal dran, das war ja die Geschichte im Heimspiel, wo er nochmal zu diesen E-Mails befragt worden ist und gesagt hat, nee, das war alles eine ganz sachliche Diskussion und eigentlich ist ja viel schlimmer, dass der Kram rauskommt. Und auf Platz 2 mit 28% die Stadtregierung von Marseille für dieses Aufenthaltsverbot. Und da müssen wir, glaube ich, noch dazu sagen, dass die Eintracht sich entschieden hat, da mal alle Register zu ziehen und da jetzt auch gerichtlich nochmal das Ganze prüfen zu lassen. Man geht davon aus, dass das schon irgendwie 1 bis 2 Jahre irgendwie dann dauern wird, so Verhandlungen. Aber ich finde es gut, dass ein Verein dann halt auch sagt von wegen, nee, wir lassen das mit uns nicht machen und wir ziehen jetzt mal alle Register, die es da gibt. Ja, gerade für die Zukunft dann. Das ist an sich meiner Meinung nach auch überhaupt kein lauteres Mittel, um da die Fans zu bestrafen, die überhaupt nichts dafür können. Und dementsprechend finde ich sehr gut, dass man da jemand ein... ja, sozusagen Klageweg geht, der hoffentlich dann zu einem Ergebnis führt, dass so ein Quatsch nicht mehr umgesetzt wird in Zukunft. Ja. So, dann haben wir einiges an Nominierungen diese Woche und ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass bei der Kategorie Basti nicht mit dabei ist. Der hätte zu dem einen oder anderen, glaube ich, noch gut was zu sagen. Zumal so ein paar von seinen Lieblingskandidaten, ja, der eine ist sogar 3-mal vertreten, selbe Person nominiert für unterschiedliche Dinge. Genau, wir fangen an mit einer Hörernominierung von Andreas. Der nominiert Ralf Ralle Rangnick für den Spruch vor der Pressekonferenz des Spiels Leipzig gegen Salzburg. Der sagte, es ist wahrscheinlich das interessanteste, spannendste Spiel der gesamten Euroleague-Runde. Ja. Ich habe Teile davon gesehen und es war weder spannend noch interessant. No, es war schon interessant. Also ich hätte gedacht, das Spiel geht, wird auf jeden Fall so enden, dass Leipzig sichere Punkte mitnimmt. Das war schon eine große Überraschung. Das Ergebnis war überraschend, aber es war jetzt für mich nicht das Highlight-Spiel des Tages. Nein, ja? Das definitiv nicht, nein. Aber gut, so sind halt die Ansichten ein bisschen unterschiedlich und das ist doch auch schön so. Sonst wäre es ja auch langweilig. Genau. Hörernominierung Nummer 2 kommt heute von Tobias und der nominiert Emre Can, der ja in dem Interview nach dem Spiel, da ging es glaube ich auch, weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Headline gelesen und die ganzen Berichte drumherum, ging es ja auch irgendwie um irgendwie Foul oder Schuss ins Gesicht oder irgendwas, wo er diesen wunderbaren Satz rausgelassen hat, wir sind doch keine Frauen. Ja, das ist ein dummer Satz von ja. Er hat danach ja noch irgendwie versucht, sich zu entschuldigen, aber das macht halt auch irgendwie alles nicht besser. Ne? Nein, das ist blöd und ach, ist aber so unnötig, immer so kleine Scheiße. Ja. In dem Zusammenhang stand dann auch noch The Zone so ein bisschen in Kritik, weil sie das natürlich auch diesen Satz, weil es natürlich auch Klicks bringt, genutzt haben, um dann auch noch Werbung für dieses Interview zu machen. Sie sind dann auch ein bisschen zurückgerudert und haben dann auch gesagt, ja, sorry, wir werden das in Zukunft irgendwie anders handhaben und da die Leute auch nochmal sensibilisieren. Also ich glaube, die haben das in dem ganzen Zusammenhang so ein bisschen cleverer dann am Ende gemacht. Ja, es ist halt einfach, es sind halt am Ende des Tages halt auch einfach Fußballer, ne? Also jetzt nicht der Zone, aber die da spielen. Und ist ja auch klar, dass es in so Kabinen nicht so zugeht wie, ja, was weiß ich, in Gesellschaften, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Aber es ist halt ein blöder Satz und Emre Can, denke ich, eigentlich kann das schon abstrahieren. Deswegen ist es umso dummer, dass gerade er das sagt. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, Mike Franz gesagt hätte, wundert mich sowas nicht. Ja, also das ist ja ganz klar. Oder was weiß ich, da gibt es ja genügend Döspaddel, ne? Aber Emre Can ist ein ganz cooler Typ. Hat er nicht nötig, sag ich mal. Ja, aber es wird auch wieder hochgekocht ohne Ende. Also muss doch wirklich sagen, es sind halt in der Emotion, was war da, ging es da nicht um irgendeine rote Karte für jemanden? Ja, ich glaube irgendwie sowas. Und das war halt direkt nach dem Spiel auch, also ganz ehrlich. Ja, da wurde schon mehr da haben wir Bullshit schon geredet. Ja. Also dementsprechend denke ich mal Kategorie Quatsch und Irrsinn. Ja, die komplette Karriere von Lothar Matthäus basiert darauf, dass man Quatsch erzählt. Ja, das zumindest stimmt, ja. Die Post-Fußball-Karriere, ja. Ja, das stimmt. Bitte. Ja. Gut, weiter wäre noch. Weiter, dann haben wir eine höhere Nominierung, die von so vielen kam, dass ich jetzt namentlich alle gar nicht erwähnen kann. Und zwar wird dort ein Kollektiv nominiert, und zwar der Herr Hopp und die Bayern, die ihm natürlich aus voller Solidarität natürlich direkt an die Seite springen und das alles total verurteilen, was da am Wochenende ist und es gut finden, dass dann da jetzt Anzeigen erstellt werden. Und der Mann ist ja ein ehrenwerter Mann und man hat sich ja nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Also es ist halt auch immer wieder fragwürdig, dass so Menschen wie ein Uli Hoeneß hier über Moral und Solidarität sprechen soll oder spricht. Also der hat, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden, wie der Hase da läuft. In die Kette eingeschlossen werden kann, glaube ich, noch Rainer Kallmund. Ich weiß gar nicht, war der nicht beim, der saß bei irgendwas von Sky und der hat irgendwas erzählt. Und, ich bin mir ziemlich sicher, Rainer Kallmund sitzt immer an derselben Stelle und die rollen einfach nur im Hintergrund einen anderen Hintergrund für ein anderes Studio da rein. Anders, da kann ich mir das langsam sicher schon gar nicht mehr vorstellen. Ja, das ist sehr gut. Heutzutage mit schöner Motion Capture Technik wird er vielleicht irgendwie doch bewegt. Ja. Nein, aber er hatte auch wieder sowas gesagt, er findet das absolut beschämend und Hopp wäre doch so ein toller Kerl und der absolute Oberkracher und die Leute sollen den in Ruhe lassen und es werden, also du merkst, das ist alles ein Geklüngel, es ist alles irgendwo, die Leute differenzieren dort überhaupt nicht mehr und dementsprechend lassen wir sie in Ruhe, lassen wir sie in ihrem Glauben, weil überzeugen tut die von uns keiner. Ja, also die Sache ist, auf der einen Seite könnte man jetzt so tun, als wäre das alles so halb so dramatisch und die leben in ihrer eigenen Welt, aber das Problem ist, die haben halt immer noch was zu sagen. Jetzt nicht hier, nicht Kallmund, der hat was zu sagen, wenn es um die Wahl seines Lieferservices geht, aber halt andere Leute, also Hoeneß hat ja immer noch eine Macht, aber ich meine, dass das alles, dass diese Seilschaften mit Top halt alle einen finanziellen Hintergrund haben, dessen müssen wir uns halt auch einfach bewusst sein. Und im Endeffekt wird so viel Scheiße erzählt. Fakt ist einfach, dass Hopp Polizisten dazu, ja, genutzt hat, mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen anderen Mitteln, Leute zu ermitteln, die Hurensohn gerufen haben oder sonst irgendwas, was natürlich scheiße ist, dass man das ruft. Aber es ist halt immer noch das fucking Stadion. Und wenn ich jetzt gegen jeden Einzelnen ermitteln lasse, ja, der sowas ruft, ja, weil ich mich als Person hervorhebe, hier der Hopp kann bestimmt ein ganz netter Kerl sein, aber durch solche Sachen, und das ist ja wirklich nicht das erste Mal, ich erinnere an diese Störgeräusche, die es mal in Hoffenheim gab, das ist eine Serie von mehr als bedenklichen demokratiebedenklichen Situationen, die Hopp wieder schafft, da muss ich auch sagen, nur weil er das Geld hat, hier, Karl-Heinz Müller oder irgend sowas, der hat nettes Geld, dass wenn irgendwer 30 Leute auf einem Kreisligaplatz ihn als Hurensohn beschimpfen, der hat nicht das Geld, dass er mit Tonbandaufnahmen oder mit Videoaufnahmen nachrecherchieren lassen kann, wer das denn alles gerufen hat und jeden Einzelnen anzeigt. Das ist eine Weltentfremdung. Woher weißt du, dass Karl-Heinz Müller nicht das Geld hat, Marvin? Ja, weiß ich nicht. Wenn er aus der Region von hier von Sinsheim kommt, vielleicht schon. Ja, aber halt als normaler Bürger hast du das nicht. Nein, da, bin da voll bei dir auf jeden Fall. Eine absurde Ebene, das jetzt so zu bestrafen. Ich muss, also tut mir leid, das ist, also da hat er, also was denkt er denn, wer zum Fußball geht? Da geht halt nicht nur der, was weiß ich, der geübte Yoga-Lehrer oder der relaxte Tennislehrer oder der Samenstaubbefreite Horst Kevin geht dahin. Ja, da passiert halt ein bisschen Horst mehr. Horst Kevin. Ja, was weiß ich. Aber das ist halt ein Querschnitt der Gesellschaften, da gibt es auch Leute, die ein bisschen austicken und dann gibt es auch Leute, die mal Scheiße rufen. Aber wenn sie selbst in diesem Rahmen gar nichts mehr rufen dürfen und wenn alles immer gleich penalisiert wird, dann muss ich auch die Kirche, muss ich sagen, macht doch eure Scheiße alleine, ganz ehrlich. Niemand hat Hoffenheim gewollt, niemand hat Hoffenheim gebraucht und auch in Hopp braucht auch ehrlich gesagt niemand. Wenn er dann damit klarkommt, dann muss er sich auch ein bisschen zurückziehen. Also entweder er kann selber abstrahieren und sagen, okay, es ist Fußball und ich lebe doch in meiner wunderbaren Wollewelt mit Uli H., der mir den Sack rault, dann ist es doch auch okay. Kommen wir von dem Verein, den niemand braucht, zu dem nächsten Menschen, den eigentlich niemand braucht. Ralf Ralle Rangnick. Zweite Nominierung, diesmal von unserem Hörer EFC Appleboyer. Und zwar nominiert dafür für seine Aussage, dass man ja nicht Salzburg unterschätzt hätte, sondern dass Salzburg ja quasi in der Liga, in der sie spielen, quasi jedes Wochenende spielfrei haben und eigentlich nur gegen bessere Testgegner spielen. So kann man sich den Kram natürlich auch schönreden. Wird schwierig. Also wir kennen ja, Marvin und ich kennen ja die österreichische Liga nur zu gut, dementsprechend ist es da schwierig zu widersprechen, dass die Gegner sehr hochklassig sind. Aber ist natürlich, das ist ein Problem, was dort auch nicht erst seit gestern besteht. Und ja, kann man so sehen, ist natürlich eine harte Aussage. Aber gut, wenn er das so sieht, alles in Ordnung. Nächste Nominierung von unserem Hörer Ed Davaden. Und zwar wird der DAZN-Kommentator vom Euroleague-Spiel für den wunderbaren Satz nominiert. Eins kann man sagen, das Spiel ist genauso intensiv, wie wenn es hier ausverkauft wäre. Ja, vielleicht hat er sich seine Unterhose zu eng angezogen. Ja, ist okay. Schwierig. Ja. Nächste Nominierung von unserem Hörer oder Hörerin Floben 31 und zwar unser spezieller Freund Alfred Draxler, Sprachkaries, der mal wieder, glaube ich, Spielabbruch bei beschämenden Plakaten fordert. Also laut Alfred Draxler dürften wir überhaupt nicht mehr spielen. Hat man und nicht mehr vor die Tür gehen, weil es ist ja alles schlimm und wir müssen ja auch auf die Kinder aufpassen, ne? Ah ja, also. Es wird schwierig. Da brauchen wir, glaube ich, gar nichts zu sagen, oder? Also. Ja, gut, also Draxler allein, also das reicht ja um. Das ist allein schon immer eine Berechtigung wert. Ist schlimm eigentlich, ne? Wir drehen uns immer wieder im Kreis mit den gleichen Larrys. Es sind oftmals dieselben. Ich greife auch gleich was auf, was Fräulein Lisa letztens geäußert hat. Also können wir gleich nochmal machen. Wir haben aber auch einen neuen, den wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal hatten oder zumindest dann schon seit längerer Zeit noch nicht mehr, nominiert von Karim, Ed Kurvenjunge, Ed Jan Krobi, Imho und vielen anderen auch. Robin Dutt für seine wunderbaren Aussagen auf dieser Pressekonferenz zu diesen Fanprotesten. Also man merkt, er hat überhaupt nicht verstanden, worum es irgendwie geht. Ich weiß, habt ihr die Pressekonferenz gesehen? Die Ausschnitte, die da auf Twitter rumgelaufen sind? Auszüge. Genau, also es war ja das Spiel Bochum gegen Dresden. Und da ging es ja auch um diese Fanproteste, es ist ein schwieriges Wort. Und er sagt dann irgendwie von wegen, ja, die Leute sollen nicht so viel protestieren, die sollen sich lieber mehr engagieren, mehr Ehrenamt. Und das wäre ja clever eingefädelt gewesen von Dresden, die ja die ganzen Kram irgendwie gestartet hätten, weil dann hätte ja 20 Minuten lang auch der Support gefehlt und das hätten die ja absichtlich so gemacht. Und also da ist schon ganz viel wildes, spekulatives Ding irgendwie mit drin. Okay. Ich glaube, der Kerl von Dresden widerspricht ihm da jetzt dann auch nicht wirklich, aber du merkst halt überhaupt, er hat überhaupt nicht verstanden, worum es da ging. Das ist gut, dass er sich überhaupt nicht informiert hat und dann trotzdem vor die Presse spricht. Anderthalb Minuten hat er darüber gesprochen. Ja, er hat keinerlei Hintergründe, er hat es nicht verstanden, aber er sappelt anderthalb Minuten. Ja, muss man auch erstmal hinbekommen. Sehr gut. Ja, also. Ja, es zeigt halt, reden geht immer. Ahnung haben muss man anscheinend nicht. Fußball. Ja, reden ohne viel sagen geht immer. Genau. Machen wir ja auch. Und immerhin hat es dadurch hierher gepackt heute. Immerhin hat er es damit hier auf unsere Nominierungsliste geschafft. Und wir haben noch einen, und zwar, total überraschend, Ralle Rangnick. Wow. Diesmal nominiert von Ed Kurzgemosert. Und zwar der als... Grüße auf jeden Fall. Ja, Grüße, da war ich so ein bisschen... es ging um das Spiel heute und dass ja das Stadion in Leipzig mal wieder nicht ausverkauft sein wird. Schon seit langem mal wieder nicht ausverkauft ist. Und als Hauptgrund dafür führt er auf, dass die geringe Auslastung deswegen zustande kommt, weil ja ganz viele Familien mit Kindern ins Stadion kommen und die das natürlich zu diesen Zeiten und unter der Woche nicht können. Da war ich so ein bisschen am Überlegen, auf der einen Seite, das ist ein Punkt, den wir ja auch vorhin angesprochen haben, dass diese Anstoßzeiten unter der Woche schwierig sind, gerade wenn du irgendwie mit Kindern ins Stadion willst oder irgendwie generell schwierig, wenn du arbeiten gehst. Aber es ist ja nicht nur der Fall, dass das Stadion jetzt nicht ausverkauft ist, sondern da ist ja immer irgendwie die Hälfte leer. Ja, schwierig. Jo. Also Ralle Rangnick kriegt auf jeden Fall irgendwie ein Leistungsabzeichen dafür. Eine halbe Nominierung dafür, oder? Ja, und so ein Fleißsternchen. Er hat es immerhin dreimal diese Woche auf die Nominiertenliste geschafft. Also das für unterschiedliche Dinge. Da musst du dich innerhalb von einer Woche schon mal ordentlich anstrengen, um das zu schaffen. Auf jeden Fall. Ja, okay. Naja, aber weißt du, alle Poppe offen. Ja. Habt ihr noch jemanden, den ihr nominieren wollt? Nee. Dennis tippt hier fleißig ins Dokument. Ich krieg schon wieder Angst, dass er wieder anfängt, irgendwie Dinge rauszulöschen und die nicht wieder gelöst bekommt. Andu, genau. Wir erinnern uns, Sendertitel von letzter Woche. Gut. Nein, also keine Nominierung mehr. Keine Nominierung okay. mehr. Damit also, sind wir, glaube ich, mit den Nominierungen. Du, aber Marvin, du hattest noch was, ne? Ja, aber nur was Positives. Und genau. zwar, Fräulein Lisa hat uns ja mal geschrieben, gemeint, ja, immer die gleichen Labedul, immer die gleichen negativen Scheiße und so. Ich glaube, es hat sie wortgewandter und freundlicher umschrieben, aber da ich jetzt Feierabend habe und jetzt auch ein bisschen fertig bin von dem anstrengenden Tag, bin ich halt mal ein bisschen relaxter in meiner Wortwahl und nominiere die unbekannte Person, die in Wiesbaden was ganz Süßes gemacht hat, und zwar gibt's in Wiesbaden eine Mutti, die mit ihrem Kind immer so, also mehr oder weniger so rumläuft, und das Kind hat so ein kleines Rad, ne? Und das Rad wird immer am gleichen Ort abgestellt und festgemacht, ne? Also logischerweise einfach mit so einer Radsperre, damit es halt nicht wegkommt. So. Und irgendwann, weil das halt jetzt schon so oft vorkam, hat sich ein unbekannter Mensch gedacht, ach, weißt du was, das ist ja ganz süß, so ein richtig kleines Minirad. Das bekommt jetzt mal so ein Schild. Wir haben ja so viele Schilder in Deutschland. Gibt es ja nicht nur komische Schildbürger, sondern auch extrem viele Schilder. Gefühlt haben wir ja alle 5 Meter, wo wir uns hingucken, auf jeglichen Straßenschilder. Und da hat sich einer gedacht, okay, da mache ich mal was Straßenschild-ähnliches und hat so ein Sticker mehr oder weniger gemacht. Parkplatz, Parking only, mit dem Bild von diesem Rad. und ist irgendwie ziemlich süß. Also ich kann euch das mal schicken, aber es sieht sehr, sehr, sehr, sehr süß aus und finde ich mal eine ganz nette Angelegenheit. Mal was Positives zu dem Negativen. So hat jemand gesagt, da parkt nur der Kleine mit seinem Daumen hoch, finde ich gut, ja. Ja, ist mal, was Nettes, ne? Also ich meine, nachdem wir hier immer noch eine Autolawinen überall sind. Haben. Ja, und wir sind eine nette Familiensendung. Wir freuen uns auch, wenn Leute mal Fahrrad fahren und auch kleine Kinder mit ihrem Pucki da Fahrrad fahren. Finde ich gut. Zeige ich euch. Finde ich auch gut. Ja, sehr gut. Als was nehmen wir das jetzt? Weil in die Kategorie Dummschwätzer der Woche passt es ja jetzt irgendwie nicht. Ist es irgendwie die gute Tat der Woche? Die gute Tat der Woche, das ist doch geil. Genau. Dann schickst du mir gleich noch den Link zu dem Bild und dann hacken wir das mit in die Show-Notizen. Ja. Und dann könnt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, euch das anschauen und natürlich dann auch für euren Dummschwätzer der Woche abstimmen. Ich schick's dir per DM. Neumodische Kram da. Schick mir doch ein Fax. Wie das andere Leute auch machen. Ja. Wie das alle normalen Leute machen. Wie die normalen Leute das machen, ne? Ausdrucken und aufs Fax legen. So, dann haben wir aber natürlich auch noch Dinge, die wir empfehlen wollen. Und dann, du hattest gerade eben schon die Fräulein Lisa angesprochen. Die hat uns in ihrer Mail natürlich auch noch eine, sie hat uns in ihrer Mail noch eine Empfehlung mitgeschickt. Und zwar empfiehlt sie uns, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, die Eintracht-Doku Countdown für Europa, die ja auf TV Now zu sehen ist. Und sie hat uns den Link auch noch mitgeschickt, den haue ich auch noch mal. Sonst RTL Nitro, wenn sie genau. sonst schauen ja. möchte. Genau. RTL Now kann man auch mit rtl.nau. Ja. Er lacht es halt so. Ja, ja, das ist nicht neu. Danke. Ich gucke das ja nicht. Also ganz ehrlich, wer dafür Geld bezahlt, muss auch die Kontrolle über sein Leben verloren haben. Ne? Ja, da merkt man mal wieder, wie wenig du zuhörst. Das hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr schon mal erzählt. Ja, als ob ich jedes Mal zuhören würde, wenn du was sagst. Ja, ich habe dich auch lieb, Marvin. Genau, also TV Now, da kann man sich das anschauen. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber werde ich noch tun. Ich habe eine Empfehlung, das kann ich ja jetzt machen, weil Basti ja nicht da ist. Ich empfehle die Vollversion von FIFA 19. Ist gut. Hallo. Ist extrem gut. Okay. Ich habe gestern, weil ich ja die Vorbestellerversion habe, angefangen zu spielen und habe schon, ich habe 25 Spiele gemacht und so ein bisschen Kleinkram und Marvin nimmt gerade das Mikro auseinander. Ist gut, okay. macht extrem viel Spaß. Ich glaube so, also es hat sich jetzt nicht viel an Physik und so geändert, aber was ich einen guten neues Ding finde, ist, dass du Taktiken jetzt variabel einstellen kannst. Also du hast nicht mehr wie früher so eine Taktik, sondern du kannst quasi mehrere Taktiken einstellen. Okay. Hallo. Ja, wir hören ja, dich, Marvin. Na super. Und du kannst quasi. Ah, ist ja fies. Ich glaube, wir müssen nochmal. Also mehrere Taktiken. Ja, es ist heute echt ein bisschen schwierig. Wir schmeißen den Marvin jetzt hier nochmal, glaube ich, aus der Leitung. Wenn das geht. Zack. Und dann muss er gleich einfach nochmal anrufen. Also, du kannst mehrere Taktiken einstellen. Ja. Und mit diesen Taktiken verbunden auch Formationen. Also du kannst zum Beispiel sagen, was weiß ich, ich spiele im Standardding irgendwie mit einem 4-3-3 und wenn ich irgendwie in-game umschalte auf offensiv, dann will ich, dass das in einen 4-2-4 umgeht okay, und ja, Spieler so cool. und irgendwie mehr Pressing und mehr über außen. Also das mehr Dynamik im Spiel eigentlich genau, dann auch. Ne? Genau, also du kannst so dynamische Taktiken einstellen, die du halt quasi in-game dann umstellen kannst und das finde ich halt, muss man sich ein bisschen reinfuchsen und so ein bisschen mitarbeiten, aber finde ich. Gibt es auch wieder sowas wie The Journey eigentlich? Es gibt den finalen Teil jetzt. Man spielt jetzt nicht nur hier diesen Alex Hunter, also den Hauptprotagonisten, sondern auch noch irgendwie den anderen Larry und die Schwester vom Hunter auch noch. Also die haben quasi auch gleichzeitig noch Frauenfußball mit integriert. Also habe ich noch nicht gespielt. Ist aber jetzt, Online-Game-mäßig. Ich habe bislang noch Online-Game unterwegs. Genau, aber das soll jetzt der finale Teil quasi von der Story sein. Und dann ist gespannt zu sehen, was dann danach kommt. Aber den Story-Modus haben sie wieder drin und Karriere nochmal irgendwie ein bisschen aufgeblasen. Und also. Gibt es auch wieder FIFA Street Football irgendwie sowas? Habe ich irgendwas gelesen gehabt? Sollte das nicht bei FIFA 19 kommen? Nicht, das ist da nicht mit drin. Ich weiß nicht, ob sie da in der Story, in diesem Journey war ja letztes Jahr schon irgendwie so ein kurzer Teil mit Street Football drin, ob sie da wieder was haben, aber. Okay. Also ich habe gestern und heute. Bestimmt so ein Spiel ist doch einiges, was du da schon gemacht hast. Bestimmt oder? Irgendwie so 5-6 Stunden da schon rein versenkt. Okay. Ja. Wie ist es denn von dem Spiel, also hat sich wieder an der Physik wieder was geändert oder ist soweit alles noch ähnlich wie 18? Oder hast du kein FIFA 18? Nee, ich hatte auch FIFA 18, ist genau gleich. Also ich glaube an der Physik so ein bisschen hat sich was geändert, aber es ist immer noch irgendwie total absurd. Du kriegst keinen vernünftigen Pass irgendwie über 2 Meter gespielt, aber Schüsse aus 30 Metern fallen ins Tor. ja. Okay. Ja, Spieler fallen über ihre eigenen Füße, der Schiedsrichter steht immer im Weg rum. Also eigentlich alles wie im richtigen Leben quasi. Alles grausam wie immer, sehr gut. Okay. Alles grausam wie immer, genau. So, Marvin meldet sich nicht mehr, der ist quasi tot. Und dabei willst du doch jetzt seinen Arbeitgeber mehr oder weniger loben oder empfehlen. Ich meine. Nein, du, den von Marvin. Ach, den von Marvin, ja, richtig, ja, auf jeden Fall. Ich bin sowieso ein totaler Freund, HR Info schon immer sehr cool und HR Info produziert unter anderem auch einen Podcast zum Thema Cybercrime. Ja, auf jeden Fall. War jetzt die erste Staffel, ging so ein bisschen um ja, Hacker und was da so, wie funktioniert das, was die Hintergründe so ein bisschen beleuchtet. Zweite Staffel jetzt gerade angefangen. Ich glaube, es gibt mittlerweile 3 oder 4 Folgen. Geht um Angriffe auf Krankenhäuser. Also im Endeffekt ein Hackerangriff auf ein Krankenhaus in Neuss. Das ist jetzt zumindest in der ersten Geschichte gewesen. Wird dann so ein bisschen geschaut, was das heute für Auswirkungen hat, wenn eben die IT ausfällt oder in dem Fall durch Ransom-Software, also Erpresser-Software, lahmgelegt wird. Wie wird reagiert? Wie sind die Notfallpläne? Also sehr interessant. Wer jeder, der sich so ein bisschen mit der Thematik Hacken und Internetkriminalität, IT-Systeme generell und so weiter informieren will und da auch ein bisschen Interesse hat, ist, glaube ich, da genau richtig. Genau, also es gibt keine Anleitung, wie ihr hackt bei dem Podcast. Nein. Aber genau, zweite Staffel, da geht es um, wie Dennis schon sagte, sie haben sich mal auf dieses Thema IT in Krankenhäusern fokussiert und eben dieses erwähnte Krankenhaus in Neuss war durch diesen Dingens-Trojaner. Februar 2016 oder so. Genau, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. 2 Tage quasi komplett lahmgelegt. Da sieht man halt so ein bisschen, was so die Schwierigkeit dabei ist. Und sie begleiten 2 Pentester, die im Krankenhaus in Gießen tätig sind. Pentester sind quasi diejenigen, die so IT auch Sicherheitslücken, genau, so quasi wie so ein Probehacker, die einfach mal gucken, komme ich irgendwo rein. Grundlegend kann man sagen, die beiden Sprecher Oliver Günther und anderer Name hier bitte einfügen, machen das. Henning Steiner, danke. Danke. Machen das extrem gut. Folgen alle so ein bisschen dynamisch zusammengeschnitten, sind auch nicht ewig lang, kann man sich echt gut anhören, viel Information drin. Ich freue mich schon drauf, wenn es da irgendwie weitergeht. Und es gibt auch lange Updates. Also auch zur ersten Staffel gab es ja jetzt noch irgendwie 2-3 Mal Updates hinten dran, wo sich dann da nochmal was geändert hat. Also Cybercrime nach uns wahrscheinlich der zweitbeste Podcast. Und ich muss auch sagen, ich finde, die haben auch noch eine Entwicklung mitgemacht. Also ich finde die zweite Staffel auch fast nochmal, inhaltlich kann man drüber sprechen. Ich finde auch die Themen auch in der ersten richtig gut gewesen, aber so vom runden Konzept finde ich es podcastiger, um es mal so zu sagen. Ja, in der ersten Staffel wirkt es in der Tat so ein bisschen radiomäßiger. Mhm. Da merkt man halt so die Hintergründe und das war halt eher so ein bisschen auf Radio geschnitten. Jetzt sind die Folgen ein Ticken länger. Ich glaube, in der ersten Staffel waren sie ja immer sehr knackig kurz, kaum über 10 Minuten. Jetzt sind sie auch schon mal irgendwie 20, 25, was immer noch für so Podcast-Verhältnisse wahrscheinlich relativ kurz ist. Die letzte Folge war jetzt, glaube ich, sogar 1/2 Stunde. Ja, aber hast recht. Ist trotzdem gut gemacht, ja, so ein bisschen dynamisch, sie nehmen einen so ein bisschen mit, also du merkst halt schon, die sind in der Lage, so eine Story zu erzählen und nicht einfach wie wir 1,5 Stunden dummes Zeug in so ein Mikro zu babbeln. Nee, sollte man sich auf jeden Fall, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, wer es noch nicht kennt. Für den ist das eine ganz klare Hörerempfehlung oder Hörempfehlung. So, Marvin, jetzt bist du wieder da, jetzt musst du aber was empfehlen. Ja, gerne. Den Wahl-O-Mat für Hessen. Heute vor. Oh ja, natürlich. Am 28. Oktober sind Wahlen in Hessen, die Landtagswahl. Für alle Freunde der Frankfurter Eintracht, die nach Nürnberg fahren, macht vorher euer Kreuzchen, bitte. Briefwahl ist das Stichwort. Briefwahl, genau, Briefwahl oder halt, wenn ihr mittags erst hinfahrt, wird ein bisschen knapp. Also macht am besten Briefwahl, dann lohnt sich das. Und wen ihr wählen sollt, das müsst ihr selber entscheiden. Aber der Wahl-O-Mat bietet euch da zumindest eine Option mit, was weiß ich, 38 Fragen, die ihr beantwortet. Und dann kommt was raus, von dem ihr immer noch sagen könnt, naja, finde ich trotzdem nicht so geil, aber es spiegelt meine Tendenz wieder. Checkt das mal aus, ich mag das von der Bundeszentrale für politische Bildung immer wieder sinnvoll und diesmal auch für Hessen. Link haue ich in die Shownotes. Das ist jetzt aber auch wieder nur diese Art von Wahl-O-Mat, die quasi das aktuelle Wahlparteiprogramm abgleicht, ne? Ja, also die haben, die Parteien haben die Fragen dementsprechend, die Thesen. Beantwortet. Weil das fand ich eigentlich sogar noch viel besser, aber ich glaube, den gibt es hier nicht. Den gab es zur letzten Bundestagswahl. Es war, glaube ich, aber auch eine private Initiative. Die haben sich damals für so Themenblöcke nicht angeguckt, wie die Parteien die Fragen beantworten, sondern wie zu den einzelnen Themenblöcken quasi die Parteien in der vergangenen Legislaturperiode abgestimmt haben. Also du hast da quasi nicht gesehen, wie sie sagen von wegen, ja, Kinder sind uns total wichtig, sondern hast dann gesehen, nee, die haben zweimal hier gegen Erhöhung Kindergeld gestimmt und dann kriegst du natürlich nochmal ein anderes Ergebnis da irgendwie raus. Aber ich glaube, das gibt's jetzt für so Landtagswahlen nicht, ist ein bisschen aufwendig. Fand ich aber eigentlich das charmantere Konzept. Ja, finde ich auch. Interessanter Punkt. Ansonsten gibt es noch den Wahlswiper, den kann man sich auch mal downloaden. Was, den Wahlswiper? Das ist den quasi Tinder für die Landtagswahl. Richtig, ja. Alter. Naja, wir sprechen in unserem Podcast ja auch die jungen, frechen Hippies von heutzutage an, ja, und die müssen natürlich links und rechts swipen, ne? Aber keine Angst, genau. Es gibt keine Politikerbildchen. Ja, sonst ist es Lose-Lose-Situation. Ja. Ibims, ein Wahlswiper. Oh, Hilfe. Hier muss auch alles irgendwie tinderisiert werden. Demnächst machen wir hier auch die Dummschwätzer. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Hier Alter, mega geile Idee. Dummschwätzerwahl so im Tinder-Style. Mhm. Ist gut. Ja. Also wer das für uns mal programmieren will, der möge sich doch bitte bei uns melden. Wenn irgendwann unsere Website wieder geht, können wir das auch machen, ja? Die geht zwischenzeitlich, die geht mittlerweile wieder, da gab es die Mitteilung, ja, alles läuft. Perfekt. Ja gut, ich glaube, dann sind wir mit den Empfehlungen auch durch. Die Folge ist dann doch wieder ein Ticken länger geworden als gedacht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die noch schnell online kriegen, damit ihr die auch hören könnt, zumindest was so Rückblick, Ausblick und so weiter angeht. Über dieses Gladbach-Spiel legen wir dann mal schnell den Mantel des Schweigens. Oh ja. Es gab wieder einiges an Spenden in der letzten Woche und da sage ich ganz artig Danke. Da waren auch wieder ein paar größere Spenden mit dabei. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr ihr uns hier supportet. Von daher vielen, vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und den Deckel drauf. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir wünschen euch viel Spaß Sonntag 15:30 im Stadion. Und dann gucken wir mal mit nächster Woche, wann und wie wir uns melden. Ich sage jetzt mal in gewohnter Art und Weise, vielleicht gibt es terminlich noch die eine oder andere Verschiebung. Behaltet mal die Social Media im Auge, aber jetzt machen wir erstmal Schluss und wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Tschüss.